Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen zum ersten, wahrscheinlich ersten Beitrag der Reihe Thema der Woche. Heute geht's um das aktuelle ESM-Urteil und wir haben auf dem virtuellen Podium, was wir technisch leider nicht hinkriegen, den Robert Arnold, den Sir Thomas Mark und die Lilly. Und am besten fangt ihr jetzt einfach mal an zu erzählen, was ist der ESM eigentlich? Wir haben alle was davon gehört, aber was das so genau ist, wissen vielleicht viele auch nicht. Und was ist denn da eigentlich gestern entschieden worden und was hat das jetzt für Folgen? Danke, Dirk. Dann fange ich mal an, obwohl ihr euch auf diese Informationen noch ein wenig gedulden müsst, weil das ist genau der Part, den der Robert dann machen wird. Ich werde anfangen, mal so eine ganz grobe Struktur hier versuchen, in das Thema zu bringen und einen Überblick zu geben, was im Moment es für Positionen und Strömungen gibt bei uns, auch wie sich das niedergeschlagen hat in verschiedenen Parteibeschlüssen und Liquid Feedbacks. Ja, und dann kommt der Robert und wir gehen in die Details. Ich will auch nicht jetzt hier eine lange Liste von einzelnen Sachen runterrattern. Ich stelle euch gleich mal einen Link hier ins Chat. Da ist er. Das ist ein Pad von der Projektgruppe ESM. Und da ist eigentlich sehr schön im Detail aufgelistet, chronologisch, was bei uns gelaufen ist zu dem Thema. Grundsätzlich würde ich sagen, man kann drei gröbere Strömungen erkennen. Da gibt es zum einen die grundsätzliche Ablehnung. Es gibt sehr viele, die sagen, der ESM ist so schlecht, der geht gar nicht und es muss eine Alternative her. Dann gibt es diejenigen, die sagen, okay, der ESM ist jetzt Realität, ohne jetzt begeistert davon zu sein oder ihn komplett abzulehnen, sondern eher dann den Fokus darauf zu setzen, wie können wir damit umgehen, wie können wir vielleicht erreichen, dass die Defizite, die er hat, ein bisschen besser werden. Und dann gibt's wohl noch eine große Gruppe von Leuten, die zähneknirschend den ESM auch betrachten, aber eben keine Alternative sehen und eigentlich nicht so genau wissen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt auch einzelne Leute, die den ESM grundsätzlich für gut heißen. Allerdings muss ich sagen, mit der Position bin ich nicht so wirklich gut vertraut. Aber falls da jemand hier ist und das auch nachher noch vertreten möchte, ist da mit Sicherheit auch Platz für. Die Kritik, die am ESM geäußert wird von allen Gruppierungen eigentlich, die ich gerade so versucht habe aufzugliedern, lassen sich auch nochmal aufgliedern auf drei verschiedene Ebenen. So arbeitet die Projektgruppe ESM zum Beispiel auch. Die erste Ebene wäre dann Kritik auf an juristischen Aspekten. Da geht es dann um Fragen wie Verfassungskonformität, Transparenz, Demokratiedefizite, wie ist diese Immunität zu beurteilen und so weiter. Also all diese Themen kommen darunter. Dann gibt's die zweite Ebene, die wohl auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist die wirtschaftliche. Und da ist die Kernkritik, dass eben der ESM kein Instrument zur Lösung der Krise ist, sondern die Krise eher verschleppt, beziehungsweise noch schlimmer eben verschärft. Und zwar meist auf Kosten oder zum großen Teil auf Kosten der sozial schwacher Gestellten. Das ist dann das ganze Thema Umverteilung. Und man kann darin natürlich auch die Gefahr sehen, dass das so der erste Schritt vielleicht ist, zu einem umfassenden Abbau von Sozialsystemen in Europa, zu sehr schlechter Wirtschaftspolitik und Privatisierungstendenzen. Neben der juristischen und wirtschaftlichen gibt es dann auch noch die Ebene der politischen Kritikpunkte, die man da auflisten kann. Und da geht es dann um das Thema eben, dass wir eine Währungsunion haben, ohne eine wirkliche Wirtschafts- oder Fiskalunion zu haben. Und was bedeutet im Rahmen dessen der ESM für Europas Zukunft? Welche Es werden ja ganz oft Sachzwänge aufgeführt, die da herbeikonstruiert werden. Was heißt das alles für den zukünftigen Aufbau in Europa? Also diese zwei Gruppierungen, also einmal die komplette Ablehnung und dann das, wie kriegen wir das Beste aus dem, was wir jetzt haben, sind wohl auch so die Positionen, die sich in den unterschiedlichen Positionspapieren und Beschlüssen niederschlagen. Es gibt ganz grundsätzlich eben noch keine einheitliche Position. Auf dem Bundesparteitag, der Parteitag 2011 hat eine ganz allgemeine Position eingenommen und dabei aber eben nur die demokratischen Defizite bei der Entstehung des ESM-Vertrages kritisiert. Darüber hinaus gibt's dann aus verschiedenen Landesverbänden in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, ich meine auch Schleswig-Holstein, auch von Anfang 2012 Beschlüsse, die sich auch komplett gegen den ESM äußern, auch auf Basis in erster Linie von Demokratiedefiziten. Da wurde dann auch, es gibt auch die Unterstützung der Verfassungsbeschwerde des Vereins Mehr Demokratie. Ja, und vom Landesverband Bremen gibt's ein Positionspapier, das eben davon ausgeht, dass der ESM in Kraft tritt und da läuft es dann eben darauf hinaus, die Defizite zu beseitigen. Ja, ansonsten gibt es auf AG-Ebene eben die Arbeitsgruppe ESM. Die hat sich gegründet aus den AGs Europa, Geldordnung und Wirtschaft. Und die haben sich im ersten Schritt, also deren Link habt ihr ja jetzt auch zu dem ESM-Portal, da wurde in einem ersten Schritt beschlossen, eben Informationen zum ESM zu sammeln und aufzubereiten. Da sind dann auch sehr viele Podiumsdiskussionen und Grills gelaufen. Ich glaube, da ist auch einiges bekannt von, dass hier Bofinger und Regling bei uns waren und uns Rede und Antwort gestanden haben zum ESM. Und jetzt erst neulich hat sich diese Gruppe auch zur Aufgabe gemacht, eben Verbesserungsvorschläge respektive Alternativen zum ESM zu suchen und die dann auch im Hinblick auf den Bundesparteitag zu Anträgen zu führen, damit wir hoffentlich dann irgendwann eine einheitliche Positionierung haben zum ganzen Thema. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg neben heute Abend, was natürlich klasse ist, dass wir die Gelegenheit haben, schon mal uns so gegenseitig Informationen und Meinungen austauschen zu können, wird auch genauso passieren bei der Eubicon. Da wird auch das Thema ESM nochmal viel Platz einnehmen. Und da wird dann auch die Gruppe ESM hoffentlich bis dahin ausgearbeitet, einigermaßen Alternativvorschläge haben. So, das ist jetzt mal alles, was mir zum Status quo einfällt. Wie gesagt, die einzelnen Beschlüsse und Anträge aus dem Liquid, die könnt ihr von der Seite euch runterholen. Und dann, wenn es noch weitere Gruppen gibt, da bin ich ganz sicher, dass da in ganz vielen verschiedenen Ecken noch Leute am Thema arbeiten. Falls da jetzt noch jemand hier ist und dazu was sagen möchte, zum Beispiel von der Gruppe ESM Widerstand, dann würde ich die doch jetzt bitten, das zu tun. Hallo? Hallo, was war's? Seid ihr schon alle eingeschlafen? Nein, nein, die sind alle so beeindruckt, das ist ganz typisch. Die müssen sich jetzt erst sammeln, bevor sie antworten. Denkt ihr einfach nichts. Ich dachte, das wäre Sir Thomas. Ist er. Er war nur gerade noch mit den Augen bei den Sachen, die du erwähnt hast und hat die noch schnell quer gelesen. Ach so. Ja, ich wollte jetzt wirklich nicht ins Detail gehen und zu viel hier einen Vortrag halten, weil ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, die Zeit, die wir hier haben, wirklich mit Diskussionen zu verbringen. Ja, ich finde ja immer, aller Anfang ist schwer bei solchen Geschichten. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich fange einfach mal an damit, ich habe mitgeklagt über Demokratie e.V. und sehe jetzt aber eigentlich nur die Möglichkeit, okay, jetzt haben wir den ESM, wir haben den Salat sozusagen und jetzt müssen wir halt irgendwas damit anfangen. Wir müssen irgendwie eine Position gewinnen dazu und wie können wir damit so pragmatisch umgehen, dass es nicht allzu schädliche Auswirkungen hat, zumindest aus unserer Sicht. Den ESM, parlamentarische Kontrolle überführen. Ganz einfache Lösung. Moment. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt in die Argumentation einsteigen, weil zum einen warten wir ja noch auf den Robert, der uns dann ganz genau sagt, was eigentlich drinsteht. Ah, der ist ja auch schon jetzt wieder da. Der wollte noch mal kurz zusammenfassen, eben genau, was unter dem Vertrag zu verstehen ist und auch, wie das Urteil zu verstehen ist. Und davor wollte ich aber eigentlich, dass jetzt andere Gruppen, die ich hier vielleicht vergessen habe oder von denen ich keine Kenntnis habe, die irgendwie ihre Arbeit noch mal repräsentieren wollen, dass die jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen Zeit haben, da sich zu repräsentieren. Wolltest du das machen, Thomas? Klar mache ich das. Für uns war die ganze Überlegung, die wir im Juli dann hatten, als wir mit dem Text vom ESM in Kontakt gekommen sind, dass wir uns den erstmal angeschaut haben. Wir sind dabei ziemlich aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, wenn das Ding so durchgeht, wie es da steht, dann ist das nicht nur ein Eingriff in unsere demokratische Grundordnung, sondern schießt sie im Prinzip vollständig. Das war unsere Wahrnehmung und unsere Betrachtung dazu. Daraus haben wir dann überlegt, welche Möglichkeiten gibt es und was können wir machen. Wir waren auf einigen Demos, die wir organisiert haben. Wir waren vom Bundesverfassungsgericht. Wir haben ein Stück weit selbst Flagge gezeigt, um einfach zu sagen, hey, unser Grundgesetz ist uns wichtig und das bedeutet uns etwas und die Grundlagen, die da drin sind, die kann doch ein Beauftragter von uns, nämlich ein gewählter Politiker, nicht einfach so in die Tonnen treten, nur weil er Bock dazu hat. Wir haben uns dann gestern nochmal kurz geschlossen, nachdem wir, also zum Teil kurz geschlossen, nicht alle leider, nachdem wir das ESM-Urteil im Wortlaut über die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts bekommen haben und haben dann für uns festgestellt, wir haben noch nie ein Ja gelesen, das so viele Neins hatte. Ich glaube, dass die erste Aufgabe, die die Piraten überhaupt daraus haben, die ist zu gucken, hält sich jetzt unsere Regierung tatsächlich an die Auflagen des Verfassungsgerichtes oder tut sie das nicht? Denn diese Auflagen sind elementar wichtig und sie sind elementarer Bestandteil der ganzen Aktion, wie zum Beispiel, dass eben der für den ESM beauftragte deutsche Politiker, sprich der Bundesfinanzminister, nicht ohne Unterrichtung und ohne Okay des Bundestages eine Veränderung der Haftungssumme des ESM vornehmen kann. Das war ja unsere Hauptsorge dabei, dass wir da in einen vollständigen Demokratieabbau gehen und dass nicht mal mehr unser Bundestag überhaupt eine Kontrolle ausüben kann. Ob er die mit den momentan gewählten Parteien ausüben kann, ist wieder ein anderes Thema. Ich sage nur 2/3 Mehrheit für den ESM. Aber das ist dann tatsächlich eine Form von Polemik, die eigentlich keinen Sinn macht. Wir haben dann weiter überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, was können wir machen und haben uns das Urteil relativ genau angeguckt und sind dabei eben dazu gekommen, dass wir auf der einen Seite gucken müssen, wird es umgesetzt, weil wenn es nicht umgesetzt wird, handelt die Bundesregierung rechtswidrig und dann kann relativ zügig, wenn sie gegen ein Urteil verstoßen, über das Eilverfahren, über Eilanträge, Unterlassung beim Verfassungsgericht organisiert werden. Der andere Weg ist, wie sieht's aus mit dem, was dabei passiert? Was machen wir dabei? Und ich habe jetzt schon wieder einige Piraten gehört, die sehr, sehr deutlich gesagt haben, das kann nicht sein, wir müssen das angehen, wir müssen uns dagegen positionieren, dass der ESM so durchgegangen ist. Da halte ich sehr wenig davon, deshalb, weil wir mit dem ESM im Moment eine höchstrichterliche Entscheidung haben und das ist rechtlich gesehen unsere Ultima Ratio. Das heißt, die Bundesregierung hat ein Okay zur Umsetzung unter Auflagen und wenn sie diese Auflagen einhält, ist das Ding nicht mehr zu beanstanden und dann ist das einfach für uns geltendes Recht. Wir müssen dann gucken, gehen wir stärker in Richtung Europa und orientieren uns vollständig europäisch und versuchen einen Prozess anzuzetteln, der dort in die Richtung einer echten, wiederhergestellten demokratischen Kontrolle auch über die EU-Kommissare und das gesamte EU-Parlament läuft. Oder gehen wir in die Richtung und ziehen die ganz böse Karte und sagen, nein, wir glauben nicht mehr daran, dass das Verfassungsgericht tatsächlich für uns Recht spricht, sondern dass das Verfassungsgericht im Prinzip nur noch Erfüllungsgehilfe der Politik ist und dass man auch da keinen Schutz des Grundgesetzes mehr bekommen kann. Aber ich denke, von uns hat niemand Lust, das tatsächlich durchzuziehen und zu erleben, wenn das als Konsequenz dabei rauskommt. Danke. So, was war jetzt euer Plan? Wie wolltet ihr weitermachen, Lilly? Lilly? Lilly ist irgendwie nicht mehr da. Hallo, ist gerade keiner was? Dann darf ich einspringen. Wir hatten den Plan, dass der Robert jetzt nochmal die Details kurz erläutert, den Leak von den Bayern, den Bayern-Piraten kurz erläutert, was da drin steht in den Dokumenten, und dass wir dann in die Diskussion einsteigen. Und zwar sind es 3 Phasen. Die eine Phase ist, was bedeutet das juristisch, was bedeutet das politisch und was bedeutet das wirtschaftlich. Also in diesen 3 Kategorien diskutieren, dass wir nicht alles durcheinander werfen. Super, dann werden wir versuchen, die Diskussion so zu führen, ne? Dann einigt euch ganz schnell auf eine Reihenfolge, wie ihr das haben wollt. Weil ich würde euch empfehlen, zuerst juristisch zu machen. Weil bei den anderen Sachen wäre es ideologisch, so bei der Wirtschaftspolitik, also auch bei dem Juristischen. Weil wir haben keinen Konsens, was das denn eigentlich endgültig ist. Robert? Erstmal die Themen angucken vom Robert und in der Diskussion, die strukturieren wir dann schon. Das ist ein Ermächtigungsgesetz, also, Finanzoligarchen. Ja. Ich weiß nicht so ganz genau. Könnt ihr mich hören? Okay. Ja, hier haben wir nur noch ein bisschen retardierendes Echo. Könnt ihr mich hören? Red einfach und gut ist. Okay. Also, dann ist meine erste Frage, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie soll ich erstmal noch was zum ESM allgemein sagen? Ja, ich glaube, ich fange damit einfach einmal an. Ich mach's nur kurz. Diejenigen, die sich damit schon auskennen, die müssen das dann halt ganz kurz ertragen und danach können wir dann weiter in die Details gehen. Also erstmal, wie ist der ESM eigentlich gedacht? Der ESM funktioniert oder soll so funktionieren, ist folgendermaßen gedacht. Die Annahme ist, dass dass beispielsweise in Spanien die Zinsen im Moment viel zu hoch sind und der Markt eine falsche Bewertung vornimmt, dass das Risiko bei den Zinsen, dass das Risiko massiv überschätzt wird und das Ausfallrisiko in Spanien gar nicht so groß sei und deswegen die hohen Zinssätze nicht gerechtfertigt seien. Deswegen ist die Idee, wenn man Spanien kurzfristig Geld gibt, die diese Spekulation für eine Zeit überbrückt, sodass dann danach werden die Zinsen wieder sinken und brauchen sozusagen nur eine Überbrückung Spanien zu geben. Und so war ursprünglich auch die Überlegung mit Griechenland. Dieser Kredit wird gegeben von dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, wenn er denn in Kürze wahrscheinlich in Kraft tritt. Und woher hat der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM eigentlich das Geld? Das funktioniert folgendermaßen. In den Europäischen Stabilitätsmechanismus ist vorgesehen, dass alle Staaten, die an dem ESM beteiligt sind, okay, ich soll alle 10 Sekunden die Taste loslassen, das kann ich ja mal versuchen. Allerdings glaube ich, komme ich dann leicht irgendwie etwas durcheinander. Der ESM, woher bekommt er das Geld? Und dabei ist vorgesehen, dass der ESM, dass alle Staaten, die daran beteiligt sind, insgesamt für ein Volumen von im Moment 700 Milliarden Euro haften. Diese 700 Milliarden Euro, die werden allerdings nicht in den ESM direkt eingezahlt, sondern das ist einfach die Haftungssumme dieser aller ESM-Staaten zusammen. An dieser Haftungssumme hat Deutschland einen Anteil von ein bisschen mehr als 27% und das entspricht 190 Milliarden Euro. Das ist genau die Summe, die also der Bundestag als maximale Haftungssumme abgesegnet hat und wo das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hat, genau diese Summe darf nicht verändert werden ohne ein neues Votum vom Bundestag. Die 190 Milliarden Euro müssen aber nicht eingezahlt werden, sondern eingezahlt werden, was für Deutschland dann ungefähr 24 Milliarden Euro, glaube ich, ausmacht. Diese 24 Milliarden Euro werden eingezahlt in 5 Raten in den nächsten, also ursprünglich war vorgesehen in den nächsten 5 Jahren jeweils zu gleichen Raten. Aber die Finanzminister haben schon ausgemacht, dass es etwas schneller eingezahlt werden soll. Also so ist die Konstruktion des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Ich habe eine ganz kurze Frage. Jetzt kann ich kurz eine Frage stellen? Oder willst du weiter erzählen erst? Lass ihn erstmal fertig erzählen, bitte, weil die Latenz ist so groß, dass deine Frage erst mit 10 Sekunden Entfernung ankommt. Lass ihn fertig erzählen und dann machen wir Diskussion auf irgendeinen Modus. Stell deine Frage. Okay. Na okay, dann stelle ich sie doch die Frage. Reicht eine einfache Mehrheit eigentlich des Bundestages, um diese 190 Milliarden zu verändern? Ja. Also es reicht eine einfache Mehrheit des Tages für normale Haushaltsbeschlüsse und das zählt einfach zu den Haushaltsbeschlüssen. Der ESM-Vertrag wurde jetzt mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, weil nicht ganz klar war, ob eine Zweidrittelmehrheit notwendig war, sind sozusagen die Regierungsparteien auf Nummer sicher gegangen und haben den ESM mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, weil der ESM verbunden ist mit dem Fiskalpakt und der Fiskalpakt so ein bisschen durchgreifende Rechte hat, die dazu führen, dass die Schuldenbremse in Deutschland verschärft wird und die Verschärfung der Schuldenbremse hat Auswirkungen auf den auf die Bundesländer, weil die sich auch an die Schuldenbremse halten müssen. Und wenn es Auswirkungen auf die den Bundesländer hat, musste der Bundesrat zustimmen. Eine Zweidrittelmehrheit ist deswegen notwendig gewesen. Es ist ein bisschen umstritten, ob wirklich eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen ist, aber mit einer Zweidrittelmehrheit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite irgendwie verfassungsrechtlich, deswegen hat man das gemacht. Also zukünftig für die Änderung der 190 Milliarden Euro wird eine einfache Mehrheit ausreichen. Die Frage der allgemein der Transparenz und der Beteiligung der Abgeordneten dazu was sagen. Es ist normalerweise so, dass die Bundesregierung internationale Verträge aushandelt und wenn sie fertig ausgehandelt sind, werden die Verträge dem Bundestag vorgelegt und nur wenn eine Mehrheit im Bundestag da dem zustimmt, was normalerweise eben die Mehrheit der Regierungskoalition ist, dann wird der Vertrag rechtskräftig, nachdem der Bundespräsident unterschrieben hat. In diesem Fall ist der ESM auch ein völkerrechtlicher Vertrag und die Bundesregierung wollte ursprünglich genau so verfahren. Aber das hat die Abgeordneten geärgert, weil nämlich die Regierung Verhandlungen mit den anderen Ländern der EU führt, ohne dass die Abgeordneten von den einzelnen Verhandlungsständen erfahren. Da hat das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der EU festgesetzt, dass alle Sachen, die im Rahmen der EU verhandelt werden, dass darüber laufend die Bundestagsabgeordneten bzw. die zuständigen Ausschüsse im Bundestag informiert werden müssen. Und jetzt hatte sich ursprünglich eben die Bundesregierung auf die Position gestellt und gesagt, das hier ist nicht im Rahmen der EU, sondern es ist im Rahmen eines völkerrechtliches, ein neuer völkerrechtlicher Vertrag, der nichts mit der EU zu tun habe. Und da hat das Bundesverfassungsgericht am, ich glaube, 19. Juni geurteilt, dass der ESM formaljuristisch ein neuer völkerrechtlicher Vertrag ist, er aber praktisch nur mit EU-Staaten verhandelt und es ist ja auch beabsichtigt, dass der ESM in den Rahmen der EU aufgenommen wird, perspektivisch, was verhindert wurde durch Großbritannien bisher, was also ursprünglich auch schon so vorgesehen war. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht auch in diesem Fall, obwohl es ein völkerrechtlicher Vertrag ist, gelten die Vorgaben, die das Verfassungsgericht schon vor langer Zeit aufgestellt hatte, für die EU. Das heißt, die Abgeordneten müssen über die jeweiligen Verhandlungsstände informiert werden. Dieses informiert werden ist eine sehr wird sehr detailliert verlangt. Da werden die Abgeordneten vor jedem Treffen mit den anderen Mitgliedsländern der EU informiert darüber, über die Tagesordnung, also worum es gehen soll, welches Verhandlungsziel die Bundesregierung folgt, und dann nach dem Treffen werden die Abgeordneten wieder darüber informiert, wie der Verlauf des Treffens war. Das ist also, das hat das Bundesverfassungsgericht, ich glaube, am 19. Juni geurteilt, und daraufhin hat sofort, ich glaube auch kurz danach, gab es wieder Verhandlungen im Rahmen der Finanzkrise, und da wurden, da hat die Bundesregierung sofort darauf reagiert und sofort alle Verhandlungen noch am nächsten Tag, alle Verhandlungsergebnisse den Abgeordneten mitgeteilt, und das ist auch der Grund, warum am 20. Juni, als über den ESM-Vertrag abgestimmt wurde, sich kein Abgeordneter mehr über mangelnde Transparenz beschwert hat. Da muss man sagen, also diese Transparenzforderung, die das Bundesverfassungsgericht dabei aufgestellt hat, wirklich sehr, sehr weitgehend. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht nur gefordert, dass die Bundestagsabgeordneten informiert werden, beziehungsweise die jeweilig zuständigen Ausschüsse. Es ist nicht gefordert worden, dass die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden. Das heißt, sie sind nicht den Bürgern oder der Öffentlichkeit zugänglich, beziehungsweise sind sie das nur so weit, dass eben die Parteien selber wollen. Also da so viel zur Transparenz. Dann, also wenn es dazu eine Frage gibt, bitte links hinschreiben, sonst komme ich weiter und gehe zur Frage der Beteiligung des Parlaments. Also das Parlament ist bei der, wie ich eben dargestellt habe, so bei der Verhandlung über den ESM nicht besonders umfangreich beteiligt gewesen, weil eben die Regierung davon ausging, dass das ein Völkerrechtsvertrag ist, wo das Parlament nicht so umfangreich beteiligt werden muss. Es ist aber eben beteiligt worden ab dem Tag, ab dem das Verfassungsgericht klargestellt hat, dass das Parlament an der Stelle umfangreiche Beteiligungsrechte hat. Und wie sieht das jetzt in der Zukunft aus? Das in der Zukunft sieht es auch so aus, dass weder das Verfassungsgericht Vorgaben gemacht hat, sehr klare Vorgaben gemacht hat, und was genau so in das Gesetz umgesetzt wurde, nämlich in das ESM-FinG. Das ist vielleicht eine bisschen irritierende Bezeichnung, also ESM-Finanzierungsgesetz heißt das, glaube ich, weil in dem ESM-FinG sind in erster Linie die Beteiligungsrechte des Bundestages bzw. des Haushaltsausschusses festgelegt. Diese Beteiligungsrechte sind sehr umfangreich. Sie sehen wieder genau vor, dass vor jeder Sitzung und nach jeder Sitzung der Haushaltsausschuss informiert werden muss. Und der Finanzminister bzw. der deutsche Vertreter im ESM nur mit Ja stimmen darf, wenn vorher der Haushaltsausschuss oder der Bundestag ihm erlaubt hat, mit Ja zu stimmen. Wenn er diese Erlaubnis nicht hat, dann muss er dagegen stimmen. Also muss der Finanzminister als Vertreter Deutschlands im ESM gegen Hilfsmaßnahmen gegen jegliche Vorlage im ESM stimmen. Er ist weiterhin verpflichtet, an den Abstimmungen auch teilzunehmen. Also diese Rechte sind wirklich sehr, sehr weitgehend. Da ist auch die Geheimhaltung, also es gibt von vornherein, ist eigentlich schon relativ klar, es gibt bestimmte Sachen, die zunächst zumindest geheim gehalten werden müssen, nämlich wenn der ESM Marktinterventionen plant, kann es dazu führen, wenn die vorher bekannt werden, dass die Intervention völlig konterkariert wird. Deswegen ist auch ein Geheimgremium vorgesehen. Und es ist aber vorgesehen, dass nicht einfach der Finanzminister festlegen kann. Er kann nur vorschlagen, dass er geheim verhandeln will. Und diese Dabei steht im Gesetz ganz klar drin, alles ist öffentlich zu machen, bis und dann kommen, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 2 Punkte und nur diese 2 Sachen dürfen geheim verhandelt werden und ob die Sachen unter diese 2 Punkte fallen, entscheidet nicht der Finanzminister, sondern schlägt das nur vor. Dann tritt als erstes das Geheimgremium zusammen und das Geheimgremium überprüft als erstes, in dem Geheimgremium sind also alle Bundestagsparteien vertreten. Das Geheimgremium prüft als erstes, ob wirklich die Voraussetzungen für Geheimhaltung vorliegen. Nur wenn die vorliegen, tagt das Gremium geheim und es steht im Gesetz drin, dass sobald der Grund für die Geheimhaltung weggefallen ist, beziehungsweise sobald die Marktintervention des ESM vorbei ist, müssen die entsprechenden Informationen auch allen Abgeordneten zugänglich gemacht werden, die im Haushaltsausschuss vertreten sind. Also an der Stelle hat das Bundesverfassungsgericht sehr genaue Vorgaben gemacht, die auch genauso umgesetzt wurden. Jetzt kommt es aber etwas knifflig. Und zwar steht im ESM-Vertrag drin, dass so die Mitglieder des ESM zur Geheimhaltung. Das ist natürlich die Frage, was heißt das, die Schweigepflicht einerseits und die zweite Frage ist, wie steht das dazu, dass nun die Bundestagsabgeordneten umfangreiche Informationen bekommen. Ich habe dabei noch eine Sache nicht gesagt. Die Bundestagsabgeordneten haben die Möglichkeit, als Minister alles zu fragen nach dem Gesetz, was den ESM angeht. Und der Finanzminister bzw. der deutsche Vertreter muss über alles Auskunft geben. So, und das besteht die Gefahr, dass dieses Auskunftsrecht dem im ESM vorgesehenen Geheimhaltung widerspricht. Und da hat nun das Bundesverfassungsgericht geteilt und hat gesagt, der ESM-Vertrag darf nur ratifiziert werden, wenn Deutschland klarstellt, dass für Deutschland, für das Fragerecht der Abgeordneten die Geheimhaltung generell nicht gilt. Also wenn eben klargestellt ist, dass die Abgeordneten Auskunft über alles im ESM kriegen können. Also, dass sozusagen das Verfassungsgericht erstmal urteilt, ist, dass also da Völkerrecht gegen deutsches Recht steht und international zählt einfach deutsches Recht nicht. Deswegen ist das nur möglich, wenn man das völkerrechtlich so vereinbart. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den das Gericht geurteilt hat. Wenn ich das richtig sehe, hat es auch geurteilt, dass wenn der Bundesfinanzminister, das steht zwar in den deutschen Gesetzen drin, dass der Bundesfinanzminister so abstimmen muss, wie ihm vorgegeben wurde durch den Haushaltsausschuss oder durch den Bundestag. Aber wenn er das nicht tut, dann ist Deutschland völkerrechtlich dennoch gebunden. Und auch da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, da muss ein entsprechender Vorbehalt formuliert werden, dass nur eine Stimme zählt, die so abgegeben wurde, dass sie mit dem deutschen Beteiligungsgesetz im Einklang steht. Also hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich umfassend dafür gesorgt, dass das deutsche Parlament da ordentlich beteiligt wird. Gibt es an der Stelle erstmal noch Fragen? Sonst könnte ich noch dazu kommen, wie denn das mit den Mehrheiten ist und und ob Deutschland überstimmt werden kann. Ja, Robert, ich hätte eine Frage. Und zwar geht es um diese Wiener Schiedsgerichtsbarkeit, die in völkerrechtlichen Verträgen zum Tragen kommt. Es wird in den Leitmedien geschrieben über das Urteil gestern, dass eine Umsetzung einfach mit einem sogenannten Ergänzung eventuell nicht wirksam werden könnte und dass man sich dann völkerrechtlich in der Wiener Schiedskommission oder Schiedsgericht wiederfinden würde. Jetzt ist aber die Tatsache, dass Frankreich dieses Schiedsgericht bisher noch nicht einmal ratifiziert hat. Also wir stehen da wirklich großen Problemen entgegen, wenn wir so eine Anpassung im Vertrag machen im deutschen ESM-Gesetz und das dann vielleicht doch nicht völkerrechtlich wirksam ist. Also hier muss man ganz klar sagen, hier ist ein großer Problembereich, der noch nicht ganz klar ist, wie der sich auswirken wird. Ja, das ist völlig richtig. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie jetzt das Urteil vom ESM, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden kann. Eine Möglichkeit besteht darin, den ESM-Vertrag so zu ändern, dass im ESM-Vertrag explizit drinsteht, dass die nur Abstimmungen gültig sind, wenn die nationalen Verfahren eingehalten wurden und im ESM-Vertrag auch in dem Geheimhaltungsparagraf explizit ausgenommen wird, wenn Abgeordnete der nationalen Parlamente Auskunft verlangen. Das ist die eine Möglichkeit. Also das ist die eine Möglichkeit. Bei dieser einen Möglichkeit ist sichergestellt, also das wäre sozusagen die absolut sichere Variante, bei der ist es auf jeden Fall sichergestellt, dass das völkerrechtlich so gilt. Das Ding heißt übrigens Wiener Vertragsrechtskonvention. Die andere Möglichkeit ist grundsätzlich das Anbringen von Vorbehalten bei der Ratifikation. Jetzt ist dann die Frage, was heißt bei der Ratifikation? Das ist also die Wiener Vertragsrechtskonvention sieht normalerweise vor, dass bereits bei der Unterschrift unter den Vertrag, also die Regierung handelt den Vertrag aus, unterschreiben ihn dann, damit ist er aber noch nicht gültig, sondern er ist immer erst gültig oder normalerweise erst gültig, wenn der Vertrag ratifiziert wird, das heißt von den Parlamenten abgestimmt und von den jeweiligen Präsidenten unterschrieben, jedenfalls in Deutschland so. Wenn der ESM-Vertrag geändert wird, dann müssten alle anderen Länder den ESM-Vertrag erneut ratifizieren, damit er in Kraft treten kann. Wenn nur ein deutscher Vorbehalt formuliert wird, dann ist das nicht unbedingt notwendig. Und dann ist es natürlich rechtlich ein bisschen unsicher. Da bin ich aber nicht ganz genau firm. Da kann ich nicht sagen, wie unsicher oder an welchen Stellen das dann hängt. Ich weiß nur, also es ist völlig sicher, wenn es über eine Vertragsänderung geht, wenn es über einen Vorbehalt geht, da müsste man dann einen echten juristischen Experten, der sich mit Völkerrecht auskennt, fragen. Ja, vielen Dank. Okay, dann zu der Frage noch, unter welchen Umständen kann sich die Haftung Deutschlands erhöhen und unter welchen Umständen muss Deutschland mehr einzahlen? Also im ESM-Vertrag ist, das habe ich schon gesagt, 700 Milliarden Euro festgesetzt. Davon 27% Deutschland sind eben ungefähr diese 190 Milliarden Euro und das ist die Haftungssumme. Eingezahlt werden erstmal ungefähr 24 Milliarden Euro. Dabei habe ich, glaube ich, eine Frage vergessen zu klären, was ich eigentlich am Anfang hatte sagen wollen, nämlich, dass die Frage ist natürlich, wenn nur 24 Milliarden Euro eingezahlt werden, wie kann dann der ESM in großem Umfang überhaupt Staatsanleihen kaufen? Das kann er, weil ihm erlaubt ist, bis zu 500 Milliarden Euro, so steht es im Moment im ESM-Vertrag, also leg mich nicht genau auf die Summe fest, aber so ungefähr in der Höhe von 500 Milliarden Euro Kredite aufzunehmen und als Absicherung für die Kredite gilt eben diese Haftungssumme von maximal 700 Milliarden Euro. So, also wie kann man jetzt aber die 190 Milliarden Euro, wie können die geändert werden? Die können nur geändert werden, wenn es einen einstimmigen Beschluss, das heißt alle im ESM beteiligten Länder müssen zustimmen, gibt, diese Haftungssumme insgesamt zu verändern. Damit der deutsche Finanzminister da zustimmen darf, muss er vorher ein Votum des Bundestages einholen und nur dann kann die Haftungssumme insgesamt erhöht werden. Davon ist allerdings zu unterscheiden die Frage, ob auch mehr eingezahlt werden muss. Ich habe ja schon gesagt, also man muss unterscheiden zwischen der Haftungssumme 190 Milliarden und den 24 Milliarden, die eingezahlt werden. Es kann sein, unter ganz bestimmten Umständen, die so denkbar unwahrscheinlich sind, aber wenn der ESM selbst in Zahlungsschwierigkeiten kommt, dann kann es sein, das ist das, was viele Leute erschreckt, wenn man den ESM-Vertrag liest, dass der ESM innerhalb von 7 Tagen Geld abrufen kann von den Mitgliedstaaten des ESM. In diesem Fall nur, wenn der ESM so hohe Verluste machen sollte, also was passieren würde, wenn der ESM beispielsweise Griechenland einen Kredit gibt und dann Griechenland in 3-4 Jahren oder sowas das Geld nicht zurückzahlen kann und dadurch der ESM die Kredite, die der ESM selbst aufgenommen hat, nicht zurückzahlen kann. Dann kann das passieren, dass der ESM so hohe Verluste macht und selbst eben sozusagen die Zahlungsunfähigkeit drohen würde. Um diese Zahlungsunfähigkeit des ESM abzuwenden, gibt es hier eben an einer Stelle die Möglichkeit, das innerhalb von 7 Tagen abzurufen. Aber das innerhalb von 7 Tagen ist auch da so formuliert. In Wirklichkeit ist vorgesehen und es ist normalerweise absehbar, wann dieser große Verlust eintreten wird, sodass also diese Frist von 7 Tagen ist sozusagen nur eine formale Frist. Natürlich werden die Länder vorher informiert. Aber die 7 Tage stehen da drin, das ist völlig richtig. Trotzdem erhöht das nicht die Haftung von den 190 Milliarden. Die ändert sich dadurch nicht. Also es können nicht mehr als 190 Milliarden Euro abgerufen werden. Das ist auch ein Punkt, den das Verfassungsgericht nochmal klargestellt hat. Es steht im ESM-Vertrag schon eindeutig drin, dass die Haftung begrenzt ist eben auf den jeweiligen Anteil des jeweiligen Landes. Also in Deutschland von den 700 Milliarden, 27% sind die 190 Milliarden Euro. Das steht schon wortwörtlich drin unter allen Umständen. Das Bundesverfassungsgericht hat nochmal klargestellt, oder hat gefordert, dass nur dann der Bundespräsident unterschreiben darf, wenn klargestellt ist, dass diese Summe tatsächlich nicht überschritten werden kann und keine andere Klausel im ESM so ausgelegt werden kann, dass die Haftungssumme sicher eingehalten wird. Also das ist so jetzt erstmal so mein Input. Gibt es so gerne Fragen? Ja, Frage, Robert. Wieso hat Gauck dann jetzt schon den Vertrag gesetzt oder ich weiß nicht, was er jetzt schon ratifiziert hat und seine Unterschrift runtergesetzt hat, bevor das offensichtlich geklärt werden konnte? Also ich habe heute noch keine Nachrichten gelesen. Gauck hat den ESM-Vertrag unterschrieben heute? Nein, hat er nicht. Er hat die Begleitgesetze unterschrieben. Den ESM-Vertrag unterschreibt er erst, wenn er von der Bundesregierung die Zusätze drinstehen haben, damit er es dann ratifizieren kann. Und das soll nächste Woche passieren. Für mich klang das eher, er hat den Staubsauger gekauft, aber den Kaufvertrag noch nicht abgeschickt. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, die Begleitgesetze schon zu ratifizieren und Rest nicht. Was kann da jetzt schon durchgedrückt werden? Ich glaube da nichts. Also die Begleitgesetze, die in den Begleitgesetzen steht eben das drin, was ich gesagt habe, diese Transparenz und so weiter. Ne? Das ist das, was da drin steht. Und die Beteiligungsrechte des Bundestages. Jetzt steht die Frage aus dem Pad, Aussage, was dran, dass der ESM-Vertrag durch eine amerikanische Kanzlei geschrieben wurde. Ich habe dazu keine eigenen Erkenntnisse. Ich weiß nur, wir hatten bei der ersten Podiumsdiskussionsrunde einen Vertreter von Mehr Demokratie e.V. dabei, Tim Weber. Der hat berichtet, dass sie das Gericht auch, dass sie dieses Gerücht auch gehört haben, und dass sie bei mehreren Großkanzleien angefragt haben, die da vermutet wurden, dass sie da dran beteiligt gewesen seien, und die haben alle gesagt, nein, war es nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie genau die Kanzlei nicht gefragt haben, die da dran beteiligt war, aber es ist jedenfalls auf erste schon mal ein Hinweis, dass dieses Gerücht vielleicht nicht richtig ist. Als ob die das auf Anhieb ehrlich eingestehen würden, dass sie dran mitgewirkt haben. Also glaubst du auch an Weihnachtsmann so? Es gibt dazu auch, fällt mir gerade ein, eine Anfrage an die Bundesregierung. Bundesregierung hat darauf geantwortet, dass 2 Kanzleien, und ich glaube, die sind sogar namentlich genannt, für bestimmte Beratungsdienstleistungen in Anspruch genommen wurden. Aber das waren deutsche Kleinen, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also man, das findet sich irgendwo in den Bundestagsprotokollen. Ich weiß nicht genau, ob es auf der ESM-Seite auch verlinkt ist. Ich habe gerade eben mal auf das PDF geklickt, was da auf der MM-News-Seite weiter unten verlinkt wurde, in dem einem der Vertrag in einfaches Deutsch übersetzt gezeigt werden sollte. Und ich bin da erstmal auf eine Seite umgeleitet worden, die mit irgendwie Mach 500 Dollar oder Euro pro Stunde oder Tag wirbt. Ich halte das für virales Marketing, weil genau diese Webseite weil genau diese Werbung auch auf ganz vielen anderen Seiten auftaucht. Das ist Bullshit. Ah, okay. Jetzt sehe ich links die Frage, gibt es Pläne zur langfristigen Einbindung des Europäischen Parlaments in Entscheidungen als tatsächliche Stärkung der Demokratie Parlamentarismus, hat Nikolai Händle gefragt. Soweit ich weiß, ist das zumindest bisher nicht vorgesehen. Das liegt auch daran, dass der ESM eben nicht im Rahmen der EU-Institutionen seinen Platz hat, sondern als eigenständige völkerrechtliche Organisation gebaut werden musste. Es war, das habe ich ja schon gesagt, ursprünglich geplant, das im Rahmen der EU zu machen. Da wäre das Europäische Parlament sicher mit beteiligt gewesen. Das hat aber Großbritannien verhindert, weil Großbritannien befürchtet hat, dass deren Finanzmarkt dann irgendwann reguliert werden wird. Und das wollte Großbritannien nicht. Großbritannien möchte beim ESM nicht mitmachen und möchte seinen tollen Finanzplatz London auch auf keinen Fall aus der EU reguliert bekommen. Es ist aber langfristig geplant, den ESM in die EU zu integrieren. Und also da besteht einfach offenbar bei den Regierungschefs die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht eine andere Regierung in... Jetzt ist er weg. Absturz. Ja, trotzdem im Detail sehr gut erklärt, die ganze Geschichte. Das muss ich wirklich mal sagen. Ja, das sollten wir eben auch noch sagen, sobald wir ihn wieder hören. Man sollte vielleicht noch hinzufügen, dass der ESM durch Großbritannien am Werk sein wird, die da nicht mehr so resistent oder nicht. Du willst nur hören, Robert. Ja, er hat offensichtlich zwischendurch Aussetzer, aber ja, das geht ja dann weiter. Deswegen lassen wir ihn mal weiterreden, noch bitte. Na, das war vielleicht zu viel der Hoffnung. Seine Lippen bewegen sich auch nicht. Er wird schon ganz bleich. Gab es noch irgendeine Frage oder wurde mein Ende nicht gehört? Nee, du warst nicht zu hören. Ah, okay. Also ich hatte zuletzt geantwortet auf die Frage von Nikolai Hähnle. Bin ich jetzt zu hören? Du brichst immer wieder ab zwischendurch. Jetzt hört man nichts. Am besten mal neu starten. Okay. Okay, Moment, ich starte das eben mal. Die Frage von Nikola Hähnle und die Antwort war zu hören. Okay, gut. Mehr habe ich dann auch nicht gesagt. Robert, wenn du fertig bist, kann dann die Diskussion beginnen oder Monopol die Frage an dich? Warte mal, wir haben hier noch ein paar Fragen aus dem Chat und ich würde die gerne direkt an den Robert weitergeben. Und dann können wir ein bisschen anfangen zu diskutieren. Aber das müssen wir dann erst noch kurz strukturieren. Deswegen lassen wir ein paar Fragen ruhig mal erst machen. Okay, also jetzt steht links die Frage von Rudi, ob der ESM... jetzt steht links die Frage von Rudi, ob der ESM nicht Makulatur wird, dadurch, dass die EZB gesagt hat, sie kauft unbegrenzt Staatsanleihen. Jetzt ist natürlich die Frage, erstmal was eigentlich Makulatur. Die EZB hat ja gesagt, sie kauft unbegrenzt Staatsanleihen, und zwar nur von den Staaten, die Hilfe aus dem ESM kriegen würden. Also nicht würden, sondern die also Hilfe beim ESM beantragt haben und bei dem der ESM die Hilfe zugesagt hat. Dass die Europäische Zentralbank selbst eigentlich der Geldpolitik verpflichtet ist und sie darf nicht Auflagen für einzelne Länder machen, wenn sie Staatsanleihen kauft. Durch den Umweg mit dem ESM hat die Europäische Zentralbank die Möglichkeit, den ESM massiv zu unterstützen. Und gleichzeitig aber dadurch, dass sie gesagt hat, sie kauft nur die Staatsanleihen von denjenigen Banken, bei denen die auch Hilfe aus dem ESM bekommen, können gleichzeitig eben Auflagen für die Länder durchgesetzt werden. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steht. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt zurückkommen soll auf die Frage, ob dadurch der ESM Makulatur wird, würde ich sagen, es ist insofern richtig, als dass natürlich die Europäische Zentrale beliebig viel Geld hat. Insofern die Haftungsobergrenze 190 Milliarden Euro, die über den ESM für Deutschland abgewickelt wird, damit nicht mehr relevant ist. Aber der ESM ist weiterhin relevant, wenn es überhaupt um die Frage geht, ob welchem Staat geholfen werden soll und unter welchen Bedingungen diesem Staat dann geholfen werden soll. Ja, ich würde da vielleicht auch ganz gerne noch was zu sagen. Wie jetzt schon erwähnt worden ist, hat jetzt der ESM durch die Entscheidung der EZB dieses Haftungsrisiko verloren. Also im Prinzip müsste man jetzt auch gar kein Geld mehr dem ESM geben, weil der ESM jetzt ganz einfach funktioniert, indem er direkt von den Staaten die Staatsanleihen aufkauft und sie dann direkt am Sekundärmarkt weiterverkauft, nämlich an die EZB. Da besteht überhaupt kein Risiko mehr, weil das einfach, wenn die EZB sagt, sie kauft diese Staatsanleihen grundsätzlich, auch der ESM dort seine Staatsanleihen verkaufen kann. Und was ich gerne noch dazu sagen würde, wir sollten unbedingt auch über den Fiskalpakt reden. Wir haben jetzt die rechtliche Seite des ESM beleuchtet. Wichtig ist auch die wirtschaftlichen Folgen des Fiskalpaktes. Den sollten wir unbedingt noch beleuchten hier. Ja, sehr gut. Wer versucht da gerade was zu sagen? Arne, man hört dich nicht. Arne, man hört dich nicht, du musst raus und wieder rein. Klang wie eine Art Morsezeichen von Darth Vader. Den Sample möchte ich haben. Aber wir kennen Arne. Ja, ich habe passend dazu auch die nächste Frage rein. Das war auch unser Artikel, den Piratus eingestellt hat. Also das geht auch so in die Richtung. Also Themenkomplexwechsel zur Wirtschaft. Ich hatte nochmal die Frage, ob nicht dadurch einfach das Risiko vom ESM auf die EZB verlagert wird, weil das Risiko, wenn der EZB die Staatsanleihen aufkauft, löst sich ja nicht in Luft auf, sondern es wird gewissermaßen durch die Eigentümer der EZB, sprich das sind wieder die Euro-Staaten, gewissermaßen getragen. Wenn ein Ausfall stattfindet, dann findet der Ausfall bei der Zentralbank statt. Und wenn er dort stattfindet, dann hat es unmittelbar Auswirkungen auf die Gewinne der EZB. Sprich, selbst wenn Verluste jetzt nicht weitergegeben werden, häuft sich dort ein Verlust an. Und dieser Verlust wird gegengerechnet mit den Gewinnen, die sonst über die nationalen Zentralbanken an die einzelnen Länder ausgeschüttet werden. Ja, das ist völlig richtig. Natürlich hat das einen Einfluss auf die Gewinne der Europäischen Zentralbank, wenn da Ausfälle passieren. Ich muss sagen, ich finde nicht, dass die Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank ist, möglichst viel Gewinn abzuschöpfen, sondern die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist, eine vernünftige Geldpolitik zu machen. Und wenn dabei zufällig Gewinne anfallen, ist das schön. Und wenn sie das nicht tun, tun sie das eben nicht. Aber wenn sie Verluste machen und wir dann das Bild noch zuschießen, dann ist es doppelt scheiße. Also Robert, würdest du nicht auch sagen, dass das Gericht im Zaunfall gewunken hat mit dem Urteil gestern, dass es eigentlich gerne es überprüft sehe, ob die Zentralbank mit dem, was sie im Augenblick macht und was sie angekündigt hat, noch reine Geldpolitik macht oder ob sie nicht schon längst Fiskalpolitik macht? Falls das letztere der Fall wäre, wäre das durch die Verträge nicht gedeckt. Ja, also in der Tat halte ich das auch für überprüfenswert. Also mir hört sich das auch so an, als würde die Europäische Zentralbank damit ihr Mandat verlassen. Das finde ich, das sollte man mal genau sich mal rechtlich angucken. Das finde ich ist ein totaler Hammer. Und ich finde, Und ich finde das für die Piratenpartei insgesamt wichtig. Diese Regierung unter Merkel, diese schwarz-gelbe Regierung im Augenblick, die hat ein Problem. Die sagt nämlich immer, die Bundesbank, die Stabilität, die Maastricht-Kriterien, der 123 im Lissabon-Vertrag, all das ist ihre Politik. Gibt aber de facto in Europa der EZB freie Hand, die Probleme zu lösen, die sie als Regierung nicht mehr lösen kann, weil sie, falls sie ESM oder weitere Rettungsmaßnahmen erhöhen müsste oder Eurobonds oder sonst irgendwas machen müsste, nicht überleben würde, weil sie würde auseinanderfallen. Jetzt ist aber die Regierung die einzige Kraft, die vor dem EuGH klagen kann in einer Organklage. Das Bundesverfassungsgericht könnte das auch, aber bisher hat das Bundesverfassungsgericht das EuGH nicht anerkannt als eine höhere Instanz. Wir sind also jetzt in einer ganz paradoxen Situation, dass eigentlich eine Überprüfung der EZB-Politik, die teilweise die Haftungsgrenzen außer Kraft setzt, wie wir ja hier schon andiskutiert haben, nicht möglich ist. Das heißt, es ist nach meiner Meinung eine Aufgabe der Piratenpartei, die Bundesregierung hier bloßzustellen und das einzufordern. Dazu würde ich gerne was sagen. Ich glaube, das ist eine Illusion, dass man hier erfolgreich die EZB verklagen könnte. Ich habe mir so ziemlich alle Äußerungen der EZB oder Verantwortliche der mir angehört. Alle sagen, dass es aus monetären Gründen Eingriffe dann gibt und dass diese Staaten gekauft werden, um die Zinsen zu senken und damit den Euro zu stabilisieren. Und deshalb, solange die nicht zugeben und ausschlaggebend ist immer die Begründung, die EZB gibt für ihr Handeln, solange wird man da keine Chance haben, die zu verklagen, weil sie in die Staatsfinanzierung eintreten. Sie sagen auch explizit, dass sie nicht direkt vom vom ESM Staatsanleihen kaufen. Das halte ich auch für ein Alibi, denn das können ja irgendwelche Zwischenhändler auf dem Sekundärmarkt sein. Man merkt wirklich in den Äußerungen der EZB, dass sie sich da nicht aufs Glatteis ziehen lässt und alle Äußerungen werden so sein, dass es immer nur monetäre Gründe sind, warum da anscheinend Staatsanleihen gekauft werden. Ich hätte da auch nochmal eine Bemerkung zu. Und zwar finde ich, dass man dieses Urteil im Prinzip auch so verstehen kann, dass sich die Bundesrepublik eigentlich auch gar nicht mehr an der EZB beteiligen dürfte. Also über die Form der, über die Bundesbank natürlich. Denn der Kern der Aussage dieses Urteils ist ja, das Parlament oder der Bundestag ist nur insofern eingebunden, als er jederzeit bei einer Kapitalerhöhung mitstimmen darf. Jetzt ist es ja bei der EZB so, dass die Bundesbank zu 27% beteiligt ist. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt so sein, dass jedes Mal, wenn die EZB ihre Bilanz ausdehnt und damit auch der deutsche Anteil, das deutsche Haftungsrisiko steigt, müsste eigentlich das deutsche Parlament befragt werden. Und das ist ja de facto aufgrund der Trennung von Zentralbank und Regierung oder Regierungen in diesem Fall nicht möglich. Was allerdings heißt, dass die Teilnahme Deutschlands an der EZB gemäß der Logik dieses Urteils eigentlich nicht mehr verfassungsgemäß ist. Also ich wollte auch mal ganz kurz mal was bemerken. Also was mir mal auffällt, es wird immer nur über Schulden, Schuldenbremse, also wie man das Banksystem weiter am Laufen hält, aber wie man so die Wirtschaft der einzelnen EU-Länder auf Vordermann bringt, hört man von Merkel überhaupt nichts. Sie sagt sparen, sparen, sparen, das Geld wieder den Banken geben, aber an der Infrastruktur von Spanien oder Griechenland wieder wirklich was grundsätzlich geändert werden soll, hört man nichts. Disziplinierungen, Rentenabbau, Sozialabbau und so weiter. Nochmal beim Urteil bleiben, ganz kurz. Ich glaube, das Urteil kann man wirklich so deuten und die Leitartikel haben das auch gestern, wenn man das aufmerksam gesehen hat, in den deutschen Leitmedien auch so aufgegriffen. Im Hauptverfahren wird über die EZB mitverhandelt, aber das Bundesverfassungsgericht kann eigentlich nicht urteilen über die EZB, ob die ihr Mandat verlässt oder nicht. Wir befinden uns in einer paradoxen Situation. Es wird Neuland betreten. Wer soll diesen Fall zum EuGH bringen? Wer kann eine demokratische Kontrolle über die Notenbank wahrnehmen? Keine, weil die deutsche Regierung es nicht will. Das ist doch die Fragen, die sich jetzt wirklich stellen nach diesem Urteil von gestern. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass wir nicht in sehr umfangreiches Interpretieren reinkommen, sondern wirklich nur die direkten Möglichkeiten, die das Urteil angesprochen hat, nehmen und gucken, was wir daraus machen können. Denn das ist der eigentliche Knackpunkt dabei, dass wir eine Bundesregierung haben, die mehr Gesetze vom Verfassungsgericht kassiert bekommen hat, als alle anderen Regierungen zusammen vor ihr. Das wissen wir alle mittlerweile. Dazu würde ich gerne auch noch was sagen. Du hast vorhin schon angesprochen, dass jetzt die rechtlichen Gründe ja geklärt gewährt werden und dass wir uns deshalb irgendwie mit diesem ESM ja ihn akzeptieren müssten in irgendeiner Art. So kam es rüber. Ich finde, rechtliche Gründe reichen nicht aus, um so etwas zu legitimieren. Ich sehe hier ganz große, auch wirtschaftliche Probleme, die dadurch entstehen. Allein die reichen mir schon, um das alles abzulehnen. Volksabstimmungen müssen kommen, möchte ich mal dazu sagen. Also rein rechtlich ist ja nur die eine Seite. Es muss aber Zustimmung in der Bevölkerung da irgendwo auch vorhanden sein. Ansonsten ist es ja dazu vorherbestimmt, dann in einer Diktatur oder einer Finanzaristokratie zu enden. Also ich sehe das mit den Volksabstimmungen sehr kritisch. Ja, wenn man mal das S21-Projekt sieht mit der Volksabstimmung, da bin ich nicht mehr unbedingt so sicher, ob Volksabstimmungen der Weisheit letzter Schluss sind letztendlich, weil die Sachen können nicht beurteilt werden, die werden aus dem Bauch raus entschieden. Was ich mal empfehlen würde, wäre, bevor man hier rumorakelt die ganze Zeit, ist die Klageführer mal zu interviewen. Das sprich den Staatsrechtler, der dabei ist, zum Beispiel zu den Rechtssachen, wie er das Urteil auslegt, dann halt den Wirtschafter, der auch dabei ist, wie er das entsprechend auslegt, ist der Hanke und so weiter, und statt hier rumzuorakeln, ja. Also da sind ganz klare Deutungen da, dass es auch entsprechende politische Urteile sind und so weiter, und da könnte man sich auch mal eine Meinung einholen. Okay, glaube ich, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um zu wirtschaftlichen Aspekten der Entscheidung überzugehen. Ich denke, die juristische Seite, die haben wir jetzt mehrfach teilweise besprochen. Das fängt an, sich im Kreis zu drehen. Was könnten denn die wirtschaftlichen Folgen sein? Ganz kurz nur, ich wollte nochmal, ich hatte ja diesen Gedanken in den Raum geworfen. Das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, der im Moment noch nicht so diskutiert wird, aber der mir einfach schlüssig erscheint. Das wäre ein Ansatz, der auch vom Bundesverfassungsgericht nochmal geprüft werden könnte, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, ob wir zum EuGH gehen müssen oder nicht. Ich wollte auch noch zu der rechtlichen Frage einen Punkt ergänzen. Wenn ich richtig informiert bin, kann das Bundesverfassungsgericht eine Frage an den Europäischen Gerichtshof stellen. Also Bundesverfassungsgericht ist nicht zuständig für die Europäische Zentralbank, aber die Europäische Zentralbank kann eine Frage an den Europäischen Gerichtshof stellen, und dann muss der Europäische Gerichtshof die Frage für das Bundesverfassungsgericht beantworten. Also das wäre vielleicht auch noch ein Weg, wenn das Bundesverfassungsgericht da Zweifel hat, ob das vereinbar ist mit den europäischen Statuten. Robert, das funktioniert nur dann, wenn das Bundesverfassungsgericht den EuGH als entsprechend übergeordnete Stelle anerkennt. Und der EuGH hat klar gesagt, ohne diese Anerkennung kriegt das Bundesverfassungsgericht auch keine Auskünfte. Denn das hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht getan. Das ist ein staatsrechtlicher Streit, der schon lange existiert. Dabei geht es darum, dass sämtliche Urteile, die Europäische Union betreffen, zur Vorabentscheidung ans EuGH weiterverwiesen wird und somit das Verfassungsgericht umgangen wird. Ja. Diese Vorabentscheidungen an den EuGH umgehen praktisch die höchstrichterliche Instanz hier in Deutschland, und das Bundesverfassungsgericht kann den EuGH nicht anerkennen, weil es sonst überflüssig wird. Nein, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach auch dem EuGH Fragen vorgelegt und hat auch selbst danach nochmal entschieden. Und bisher hat der EuGH und das Bundesverfassungsgericht nicht widersprochen. Wobei das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gesagt hat, dass das Bundesverfassungsgericht sich als oberste Instanz für Deutschland sieht, auch wenn es ab und zu mal Fragen an den EuGH stellt. Falls die Antworten vom EuGH dem Verfassungsgericht, das Verfassungsgericht meint, dass sie der deutschen Verfassung nicht entspringen, würde das Verfassungsgericht einschreiten. Arnold, das ist aber bisher nicht passiert. Sieht das deutsche Gericht denn den EuGH als richterliche Instanz? Bisher nicht. Also der EuGH, das Bundesverfassungsgericht, sieht sich selber sozusagen über dem EuGH. Das heißt aber, weil das Bundesverfassungsgericht entscheidet eben über das deutsche Bundes, über darüber, ob es nach deutscher Verfassung rechtens ist, und das Bundesverfassungsgericht entscheidet, sagt also, wenn wir entscheiden, dass das der Verfassung nicht entspricht, dann entspricht es nicht der deutschen Verfassung und dann ist das in Deutschland nicht gültig, egal was der EuGH sagt. Das heißt aber trotz, dass das Bundesverfassungsgericht mit dem EuGH kooperieren würde. So, jetzt lassen Sie das Thema juristische Aspekte mal wirklich beenden, weil wir haben schon über eine Stunde geredet und lasst uns mal zu wirtschaftlichen Aspekten übergehen. Der Rudi stellt gerade die Frage, ist die Austeritätspolitik des ESM, Memorandum of Understanding, nicht absolut kontraproduktiv? Siehe auch die letzte Veröffentlichung der UGTAD. Da wäre es sehr schön, wenn mal jemand erklären würde, zuerst, was ist denn eine Austeritätspolitik und zweitens, was ist denn die UGTAD? Und dann die Frage beantworten, bitte. Also ich nehme an, dazu sagt... ist eine Politik der Kürzungen, der Staatskürzung, das heißt Ausgaben des Staates werden nach einem System gekürzt. Das hat meistens Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung in einem Land. Wir sehen das jetzt in den Ländern, die damit schon angefangen haben, die schon Auflagen bekommen haben. Griechenland, Spanien, Portugal, dort sieht man die Wirkung. Und ja, der Staat spart. Wobei Sparen in dem Fall falsch ist, es ist eine Kürzung. Und ja, diese Zwänge, die ihm auferlegt werden, wirken aus in die Sozialsysteme und halt in die Wirtschaft des Landes. Es gibt mehr Arbeitslose und das sind die Wirkungen, die entstehen durch eine Austeritätspolitik. Ja, weil ich ja die Frage gestellt habe, kann ich ja vielleicht auch noch kurz was dazu sagen. Also die UNCTAD ist die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung und die haben jetzt gerade gestern eine neue Veröffentlichung rausgebracht. Kann man auch auf der Seite von der UNCTAD, also www.unctad.org, sich anschauen, leider nur auf Englisch, aber dort wurde ganz klar auch nachgewiesen, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, sobald Löhne gesenkt wurden, dass gleichzeitig die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Und diesen Zusammenhang, der ist natürlich in der auch in der neoklassischen Wirtschaftstheorie immer verkannt worden oder überhaupt nicht gesehen worden. Und der größte Verfechter von der UNCTAD uns ja die meisten Informationen gibt hier in Deutschland, ist ja der Heiner Flassbeck, der bei uns auch schon mal im Mumble war. Und er hat gerade wieder einen Vortrag gehalten vor 3-4 Tagen, der auch veröffentlicht wurde auf YouTube, wo er das nochmal ganz klar in Relation gesetzt hat. Also diese Politik, Löhne zu senken, das was gerade in Griechenland, Spanien und so weiter passiert, sorgt nur automatisch für höhere Arbeitslosigkeit und nicht umgekehrt. Und ich habe ein Problem mit dieser ESM-Politik. Wenn denn jemand vom ESM Geld haben will, muss er dieses Memorandum of Understanding unterschreiben. Und die Forderungen sind halt immer kürzen, kürzen, kürzen. Und das Ergebnis ist einfach nur, Wirtschaft sinkt noch weiter, Arbeitslosigkeit steigt noch mehr. Das Ganze scheint überhaupt nicht zu funktionieren, was sie sich da ausgedacht haben. Ich wollte jetzt auch auf den wirtschaftlichen Aspekt eingehen. Und ich glaube, solange die eigentlichen Ursachen nicht beseitigt werden, führt der ESM eigentlich die Länder noch tiefer in die Krise rein, als dass er tatsächlich Probleme löst. Und die eigentlichen Ursachen wurden ja auch schon mehrfach diskutiert, liegen auf der Leistungsbilanzebene. Und ich glaube, solange die Leistungsbilanzebene nicht in Ordnung gebracht wird, kann die Finanzebene nicht in Ordnung gebracht werden, beziehungsweise die Finanzebene ist immer eine Folge der Leistungsbilanzebene. Und was ist die Leistungsbilanzebene? Ganz schnell. Die Leistungsbilanzebene sind die tatsächlichen Kosten und Erlöse, die ein Staat hat, egal jetzt, ob er es bezahlt oder nicht. Und praktisch, wenn die Kosten mittel- und langfristig höher sind als die Erlöse, dann rutscht man automatisch auf der Finanzebene, das sind die Einnahmen und Ausgaben, praktisch in die Schulden. Und früher oder später kommt man in die Insolvenz, wenn man die Leistungsebene nicht im Griff hat. Und das ist praktisch die eigentliche Ursache. Und ich habe den Eindruck, Länder im Euro zu halten, ohne die Probleme zu lösen, ruiniert diese Länder. Und ich glaube, dass sich Griechenland letztendlich gar nicht leisten kann, im Euro zu bleiben, weil es diese Probleme auf der Leistungsebene nicht gelöst hat. Und ich bitte, dass wir mal diesen Aspekt diskutieren. Ich selbst bin flammender Europäer, aber es gibt ökonomische Rahmenbedingungen und Zwänge, die kann man nicht mit Geld lösen. Okay, ah, nein. Ich denke, es liegt am Euro und nicht an den Leistungsschwächen einer Volkswirtschaft oder so. Doch, doch, da hat er recht. Also man darf ja eins nicht vergessen, Deutschland ist die, ich glaube, die viertstärkste Wirtschaftsmacht, oder waren wir mal, auf diesem Planeten. Und da hast du Länder wie Griechenland und Holland, die sollen dann sich an unserem Leistungsniveau anpassen. Das kann überhaupt nicht klappen. Die sollen sich an den Euro anpassen und das kann nicht klappen. Hätten die kein Euro, hätten die auch kein Problem mit ihrer Leistung irgendwie. Nee, die können ja ihre Währung nicht mehr. Früher konnten die ihre Währung auf ihr Leistungsniveau ab- oder aufwerten, so nach Belieben. Da sind die Deutschen nach Griechenland gefahren, weil es da so schön billig war, Urlaub zu machen und so weiter. Ich war da nie, ist mir auch egal. Aber die können nicht mehr ihr Leistungspotenzial an diese Euro-Währung abwerten und sie müssen sich orientieren an Deutschland. Das kann überhaupt nicht klappen, da hat er leider recht. Wir haben eine Wortmeldung vom Benedikt. Benedikt. Benedikt zur Information, bitte. Ja, nur kurz, der Euro ist, denke ich, für die Länder ein Problem. Für uns wäre auch ein Problem, wenn wir jetzt da nicht profitieren würden, jetzt gerade von dem volkswirtschaftlichen Brei hier, also von den Gegebenheiten. Nächste Wortmeldung vom Robert. Ich glaube, Paddock 74 war vor mir. WM ist die Abkürzung für Wortmeldung. Oh, okay, Entschuldigung. Ja, danke. Ich wollte auf das eingehen, was Arne gerade gesagt hat. Arne hat recht fundamental, geht es immer darum, wie die Länder sozusagen realwirtschaftlich aufgestellt sind, ob sie sozusagen produktiv genug sind, um quasi Leistungsüberschüsse auch zu erwirtschaften. Und Geld kann halt eine Zeit lang das Ganze, sage ich mal, ein bisschen abmildern, verschmieren, wie auch immer. Aber letztendlich, sage ich mal, wird es immer so sein, dass das produktivere Land seinen Leistungsüberschuss an das weniger produktive übertragen wird. Und das führt natürlich auf der Geldebene eben dazu, dass es diese Ungleichgewichte gibt. Und ich glaube auch, dass Griechenland eben sozusagen einfach in der falschen Liga spielt. Die sind bei weitem nicht so weit, mit Deutschland mitzuhalten. Und deshalb werden sie im Euro oder in einer gemeinsamen Währung immer wieder untergebuttert werden. Das heißt, sie hatten halt früher, wie schon gesagt worden ist, die Möglichkeit zum Beispiel abzuwerten, was ihnen real auch nichts gebracht hat, aber zumindest nominal hat sie halt nicht so reingeritten wie jetzt. Und deshalb wäre wahrscheinlich die vernünftigere Ebene, dass man da eben irgendwie einen Schnitt zieht. Kurz, Deutschland hätte auch die Möglichkeit aufzuwerten, ne? Aber nicht im Euro. Ich glaube, das wäre genau nicht die Lösung gewesen, auszuwerten, sondern Deutschland dürfte nicht versuchen, die Mitgliedsländer niederzuringen. Und sie ringt sie nieder dadurch, dass Lohnerhöhungen in Deutschland gewissermaßen auf breiter Front verhindert werden. Ja. Feedback-Initiative, ein Link. Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, Arne. Also ich glaube auch, Leistungsbilanzdefizite sind auf Dauer nicht zu halten. Also innerhalb einer Währungsunion ist es nicht möglich, dass ein Land dauerhaft Leistungsbilanzdefizite hat. Das kann vielleicht 10 Jahre funktionieren, aber irgendwann geht das nicht mehr. Und das ist schon auch der Grund, warum jetzt da Griechenland diese Probleme kriegt. Also da stimme ich, glaube ich, deiner Diagnose weitgehend zu. Jetzt ist aber die Frage, also mich interessiert erstens sehr das, was Rudi gesagt hat, die Untersuchung der UNCTAD, die also zeigen soll, dass Lohnsenkungen das Problem nicht lösen, sondern die Arbeitslosigkeit erhöhen. Das finde ich sehr interessant, denn ich glaube, dass die Lohnsenkung ist gedacht als Ersatz für Abwertung der Währung. Denn normalerweise würde also die Währung, die griechische Drachme wäre, würde die abwerten, und damit würden sozusagen die Löhne, die in Euro umgerechnet würden, weniger wert werden. Und die Idee ist, glaube ich, bei niedrigeren Löhnen, wenn man die Löhne senkt, dass man zumindest längerfristig einen gleichen oder vergleichbaren Effekt bekommt. Und genau das hast du jetzt ja auch für Deutschland im umgekehrten Fall gesagt, dass du gesagt hast, Deutschland hat eben die Löhne lange Zeit niedrig gehalten und damit zu seinen Gunsten seine Exportchancen in die anderen Euro-Länder verbessert. Darf ich da direkt darauf antworten, weil ich angesprochen wurde? Ja, mach mal. Ja, danke. Also ich habe mir diesen Vortrag von Flassbeck angeschaut und ich habe auch versucht, mich ein bisschen einzulesen in dieses Neue von der UNCTAD von gestern. Das ist ja natürlich über einen längeren Zeitraum gelaufen. Wir müssen das ja die letzten 12 bis 15 Jahre betrachten. Aber nur auf den Punkt einzugehen, niedrige Löhne erhöhen die Arbeitslosigkeit. Schauen wir uns mal die Länder an, wie Griechenland, Spanien, Italien und so weiter. Die haben ihr Hauptwirtschaftsspektrum im Binnenmarkt und nicht in der Exportindustrie, wie das auch immer dazu gekommen ist. Aber die haben ihre Hauptwirtschaft im Binnenmarkt. Und wenn du jetzt anfängst, die Löhne zu senken in diesem Bereich, wirkst du natürlich den Binnenmarkt ab. Und wie Heiner Flassbeck das so schön gesagt hat, du musst es noch nicht mal machen, es reicht schon die Ankündigung dafür, dass Menschen natürlich, wenn ich mich selber überlege, wenn mir angekündigt wird, du, nächstes Jahr oder nächsten Monat müssen wir leider dein Gehalt ein bisschen senken um 10 oder 20%, dann werde ich doch ab sofort anfangen und nichts mehr ausgeben, also das Geld zurückhalten. Und das ist natürlich für die Binnenwirtschaft eine absolute Katastrophe. Und wenn ein regionaler Markt, wenn ich jetzt mal Griechenland als regionalen Markt ansehe, in erster Linie von der Binnenwirtschaft abhängt, weil es ja kaum Exportgüter hat, dann ist natürlich das Löhne senken sofort die Konsequenz, dass dann auch kein Geld mehr ausgegeben wird und das heißt, die Binnenwirtschaft sinkt, also nicht nur stagniert, sondern sinkt sogar und dementsprechend wird die Arbeitslosigkeit natürlich noch mehr steigen, weil die Firmen in der Binnenwirtschaft ja keine Einnahmen mehr haben. Also werden sie mehr Leute entlassen. Und das ist genau das, was die UNCTAD nachgewiesen hat in den letzten 40 Jahren, wie im Verhältnis zu den Löhnen sich auch die Arbeitslosigkeit entwickelt hat. Also immer dann, wenn die Löhne runtergingen, ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Und das ist ein Punkt, da sollte man dementsprechend auch drauf achten und das ist auch sicherlich ein Punkt für die Piratenpartei, dort sich zu positionieren. Wichtig ist noch zu verstehen, wenn jetzt Griechenland die eigene Währung hätte, dann bräuchte sie nicht diese innere Abwertung, sondern ihre Währung würde nach außen hin abwerten. Das würde natürlich die Importe sehr teuer machen, würde aber das, was Rudi angesprochen hat, nämlich den Zusammenbruch des Binnenmarktes, nicht so gestalten. Ja, es werden wahrscheinlich auch irgendwelche Wirkungen, aber nicht so extrem, wie es jetzt passiert, dadurch, dass sie im Euro intern abwerten durch Lohnkürzungen. So, genau, jetzt als nächsten Mal bitte den Benedikt, dass wir so ganz, ganz klein bisschen reinschauen in die Rednerliste. Ja, danke. Das ist ja diese ewige Diskussion mit der internen und externen Abwertung. Aber beides ist ja mit dem ESM auch möglich. Und selbst wenn jetzt Griechenland austritt, sprich extern abwertet und wieder zur Drachme zurückkehrt, dann braucht Griechenland trotzdem noch Hilfskredite, damit sie einfach noch irgendwelche Importe tätigen können. Denn die werden vom Kapitalmarkt dann erstmal ein Jahr lang oder so abgeschnitten sein. Und von daher ESM hin oder her, das hat damit erstmal nichts zu tun, weil man braucht den ESM dann so oder so. Und das wird ja auch in dem Memorandum of Understanding alles vereinbart. Und es steht ja nicht im ESM-Vertrag, die ganzen Maßnahmen wie jetzt Austeritätspolitik, das sind ja alles Dinge, die man auch ändern kann und Forderungen aufstellen kann. Auch wir als Piraten können da dann einschreiten. Und das ist keine Kritik gegen den ESM an sich. Das sollte man da echt beachten. Patrick? Ja, nun ist einiges gesagt worden in der Zwischenzeit. Ich wollte nochmal sagen, ich sehe es eben auch so, man muss diese ganzen Maßnahmen beurteilen vor dem Hintergrund, ob ein Land nun wie Deutschland ein stark exportorientiertes Land ist oder eben wie andere Länder eher binnenorientiert sind. Bei den binnenorientierten Ländern bringen halt diese Abwertungs-Aufwertungsmechanismen eben nicht so viel. weil die eben auf den, sage ich mal, Hauptmarkt keinen Einfluss haben. Das heißt, dort ist es eben de facto so, dass sie innerhalb eines Währungsverbundes nur real abwerten können, sprich Löhne senken können. Und da wäre es natürlich für sie schon besser, wenn sie einfach sagen, gut, dann machen wir das jetzt eben einfach alleine, denn wir sind sowieso nicht so auf den europäischen Binnenmarkt angewiesen, sondern es handelt uns mehr Nachteile ein. Um auf den ESM zurückzukommen, weil das ist ja eigentlich das Thema, wie wirkt der ESM jetzt da, wäre halt die Frage, ob der ESM sozusagen bei Austritt eines Landes immer noch sozusagen eine Finanzierungsquelle für diese Länder wäre oder ob der eben explizit dann nur noch für die Länder sind, die in so einem Währungsverbund bleiben. Okay, also rein rechtlich ist der ESM nicht an den Euro gebunden. Wir haben jetzt auch schon den Fall, dass Polen dem ESM beigetreten ist, obwohl in Polen der Euro nicht, obwohl es in Polen keinen Euro gibt. An der Stelle möchte ich auch nochmal Benedikt unterstützen. Ich glaube, im Rahmen des ESM ist eigentlich sehr viel möglich. Also es kommt sehr darauf an, unter welchen Bedingungen den Ländern dann tatsächlich Hilfsgelder gezahlt werden. Das steht aber nicht im ESM-Vertrag selber drin, unter welchen Bedingungen die Länder Geld kriegen sollen. Das heißt, da besteht sozusagen bei jeder Möglichkeit oder auch grundsätzlich immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, wir wollen, dass eine Richtlinie innerhalb des ESM verabschiedet wird, dass, wenn ein Land in Zahlungsschwierigkeiten kommt, es als erstes dafür sorgen muss, dass die Steuern der Reichen auch wirklich eingetrieben wird, dass vielleicht eine Vermögenssteuer eingeführt wird. Solche Sachen sind möglich. Aber das ist doch das Pfeifen im Walde. Hallo, wir sehen ja doch schon, wie sie agieren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt noch keine Erfahrung haben, wie diese Auflagen aussehen, die auferlegt werden. Ja, das stimmt völlig. Das stimmt völlig. Ich wollte nur sagen, sozusagen, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, sondern es gibt noch echte Forderungen, die man auch innerhalb des ESM noch fordern kann, die sehr sinnvoll sind. Also ich glaube, Piratus, du hast völlig recht. Wir sehen, wie das bisher war. Und wir würden auch erwarten, dass das in Zukunft wahrscheinlich so ähnlich wiederkommen wird. Gebe ich dir völlig recht. Aber ich wollte sagen, sozusagen, der Kampf ist noch nicht verloren. Es lohnt sich noch, sich weiter damit zu beschäftigen. Es gibt noch Sachen, die innerhalb des ESM noch wirklich bewegt werden können. Ich habe ein Problem mit dir, Robert Arnold, irgendwie. Du bist viel zu systemkonform aus meiner Sicht, als ob du dich damit abfinden würdest. Viel zu wenig rebellisch, finde ich. Warst du auf der Rednerliste? Lassen wir doch den Sir Thomas mal seine Beiträge machen, da. Kann auch am Alter liegen. Ich frage mich die ganze Zeit, wo wir eigentlich mit dem Ganzen hinkommen. Wenn es uns um die Menschen geht, für die wir tatsächlich Politik machen wollen, ich habe irgendwann gesagt, ich mache Politik aus Notwehr, dann sind wir an einem Punkt, wo wir fachchinesisch reden, uns fachchinesisch unterhalten und nach 15 Minuten kein Schwein mehr weiß, wo wir eigentlich unterwegs sind, außer den Profis, die in dem Thema drin sind. Was wir tun wollten, war Politik machen auf der Basisebene für Menschen, für uns alle. Und da ist jetzt für mich nur noch die Frage, was machen wir konkret mit dem Ding? Solange wir noch nicht in einer entsprechenden Position im Bundestag sind, sind unsere Einflussmöglichkeiten, außer wir rasseln furchtbar mit dem Säbel, relativ niedrig. Wir müssen also gucken, dass wir das Ding thematisieren, dass wir es verständlich machen, dass wir es runterbrechen auf einfache Worte und dass wir die Konsequenzen aufzeigen, die es haben kann und die Konsequenzen, die es nicht haben wird. Im Moment ist der Gesamtrahmen, den der ESM liefert, nicht die 700 Milliarden, die da drin stehen. Der Finanzierungsrahmen, den er liefern soll, liegt bei 5.000 Millionen Euro, die er als Gesamtvolumen bereitstellen soll, indem er sich das Geld dazu organisiert und beschafft. So die VSNFD-Unterlagen, die die Piraten in Bayern gerade geleakt haben. Damit hat er eine höhere Kapitalrückhaltesumme wirtschaftlich gesehen, als das eigentlich gedacht war, nämlich die Banken arbeiten nur mit 10%, der ESM mit 15%. Und der eigentliche Knackpunkt, und da wird's ganz haarig, ist das, was gestern und heute dann an der Börse passiert ist. Gestern gab's Kurssteigerungen und heute die Mitnahmen. Das heißt, daraus, dass das Bundesverfassungsgericht sein Urteil verkündet hat, haben bereits wieder Banken, wieder Hedgefonds, wieder andere Helden Geld verdient. Da müssen wir dran, und zwar dringend, dass nicht weiter dort Geld geschoben wird und umverteilt wird und das dann auf Kosten von allen geht, inklusive aller Rentner, die dann im Alter gar nichts mehr haben. Kann nicht sein. Danke. Darf ich jetzt auch mal? Wer hat gefragt? Ich, Wickbold. Wickbold, Moment. Ja, schreib dich bitte mal in die Rednerliste, im Pad. Und steht doch die drin. Nächste. Da steht er drin. Wo steht er? Im Pad, Zeile 7, ich sehe ihn. Zeile 7, wir sind in Zeile 135. Scheiße. Schreibt er hier eine Rednerliste rein. Ja, okay, dann lass mal den Big Bolt und danach, nee, Rednerliste ab Zeile 139, genau. Dann lass mal aber den Big Bolt jetzt mal was sagen und der PA02 geht nach unten, bitte. Ja, also ich jetzt ist natürlich ziemlich viel gefallen. Ich habe mich da jetzt überall zurückgehalten. Also ich fange mal an. Also ich denke mal, dass ich erstmal ein Problem mit den Volkswirtschaftern natürlich hier habe in der Runde, wo natürlich jetzt sage ich mal irgendwie auch immer dann auch Staatswirtschaft und Privatwirtschaft komplett durcheinander geschmissen wird. Die ganz gesamt genauso wie dieses die Grundannahmen, die mit diesen ganzen Systemen zusammenhängen, sind vollkommen willkürlich. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht zum Beispiel, dass irgendein Preis an irgendeiner Börse durch irgendwas festgelegt wird, sagen wir mal durch das Hessische Gesetz, ist schon ein systemisches Problem, weil das stimmt nicht. Man weiß nicht, ob der Börsenkurs durch eine Preisfindung im Sinne eines Gleichgewichts stattgefunden hat oder einfach, weil einer mehr bezahlen wollte. Das ist eine reine emotionale Sache. Genauso sind die Wertfeststellungen von irgendwelchen Verträgen, auch internationalen Verträgen, natürlich erstmal rein willkürlich. Deshalb kann man davon jetzt auch nicht ausgehen. Das bedeutet also, wenn eine interne Abwertung zum Beispiel bedeutet ja nichts anderes, als dass ich mein eigenes Produkt sozusagen geringer bewerte. Das bedeutet, die Verpflichtung, die ich eingehe, dafür will ich weniger Geld haben. Dass das jetzt gesagt wird, dass das zur Arbeitslosigkeit führt und irgendwelche solche komischen Mechanismen da aufgeführt wird, das ist gar nicht gesagt. Das Einzige, was da passiert, ist, dass die Rohstoffpreise vielleicht teurer werden. Bloß, wenn natürlich diese Werte auch korrigiert werden müssen, weil aufgrund der niedrigen Verpflichtungen, aufgrund der Abwertung letztendlich auch einfach Geld wird aus dem Markt verschwinden wird, dadurch, dass es platzt, ja, wenn es nicht aufgekauft werden würde durch den ESM, hätte man eine Deflation. Und da haben wir zurzeit ein sehr großes Problem zwischen der Privatwirtschaft und der Staatswirtschaft. Die Staatswirtschaft nämlich möchte ganz gern sich weiter finanzieren. Sie muss ihre Wahlversprechen einhalten, sie muss in den Machtpositionen bleiben. Also ist der ESM eigentlich ein Konstrukt, um Staatswirtschaften ja weiter am Leben zu halten, um Fälligkeiten zu verzögern. Privatwirtschaftlich ja wäre es aufgrund von Gläubigerverzicht oder auch Grund davon, dass Geld einfach verschwindet durch Insolvenzen, ja, würde ein entsprechender Preisverfall stattfinden. Das bedeutet, die Rohstoffpreise würden billiger werden. Wir haben das bei Lehman gesehen, wo auf einmal die Rohstoffpreise auf die Hälfte runtergepurzelt sind, weil die Banken und die Spekulanten natürlich das Geld aus den Spekulationsmärkten wie den Rohstoffmärkten herausnehmen mussten. Also für den Bürger eigentlich eine ganz gute Sache. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine deflatorische Entwicklung für die Staaten, die sehr stark verschuldet sind, ein Riesenproblem. Ja, und da sehe ich erstmal generelle Interessenkonflikte. Deshalb würde ich dazu mal auffordern, die Betrachtungsweise gerade im wirtschaftlichen Bereich von der Staatswirtschaft auszugehen. Der einen sagt, die Finanzierung des Staatswesens, was natürlich Staatsräson beinhaltet und natürlich die, sage ich mal, privatwirtschaftlichen transnationalen Geschäfte, die stattfinden auf Basis von einer willkürlichen Preisfindung durch die Vertragspartner selbst. Und jetzt breche ich erstmal ab und möchte andere auch dazu vielleicht Stellung nehmen lassen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es, sage ich mal, ein großes Problem wäre. Ich denke, es wäre ein Problem für die Staaten vielleicht und die rechtliche Ordnung in dem Sinne. Und wie gesagt, und da greift halt die Staatsräson und dafür ist halt der ESM auch da, eben hauptsächlich auch die entsprechende Ordnung und die Macht der Staatswesen aufrechtzuerhalten. Danke. Vielleicht hat der Human Economy dazu ja was zu sagen. Hi. Tja, also erstmal kurz, es gibt ein Modell auch, wo Griechenland rübergehen, dass ein Dollar ausgekoppelt wird für 3 Jahre und danach wieder eingekoppelt wird. Das heißt, es wird einfach eine Korrektur vorgenommen, die notwendig ist, dass Griechenland in dem Verbund wieder konkurrenzfähig ist. Griechenland hat ja zum Beispiel eine Schwerindustrie schon mal, die haben zum Beispiel LKWs, das ging aber dann mit dem Euro verloren. Die haben damals noch LKWs in Afrika zu verkaufen, das ging dann nicht mehr wegen der Währung im Prinzip. Ja, und dann auch zum Thema ESM, also dass ESM jetzt sozusagen von der EZB Geld bekommt, ist nicht grundsätzlich falsch. Das Problem ist, dass die damit auch eben die Zinszahlungen abdecken, die da rausfließen. Das heißt, heute werden neue Staatsanleihen von Spanien, Griechenland und so weiter rausgegeben, um eben die Zinsen bezahlen zu können, die da rausfließen. Und damit finanzieren wir praktisch über den ESM und die EZB dann über Währungsinflation wiederum Finanzgewinne. Ne? Wenn man die Staatsfinanzen komplett über die EZB refinanzieren würde, würden keine Zinsen mehr abfließen und es würden dann, also zum Beispiel im deutschen Haushalt, ca. 65 Milliarden Euro jährlich wieder weniger aus der Kasse herausfließen, damit wären wir im Überschuss und die meisten europäischen Staaten auch. Das heißt, wenn man das so machen würde, jetzt gibt es eine Chance auf Nachhaltigkeit, jetzt so wie es jetzt ist, eigentlich nicht. Okay, dann war der PH02 schon eine längere Zeit in der Queue. Ja, ich sehen nicht wirklich diese tatsächliche Handlungsverpflichtung der Staaten, besonders auch diese Bewertung von den richtigen Marktzins durch irgendwelche Ökonomen oder Politiker, die meinen dann einen fairen Marktzins, den sie für fair halten, am Markt etablieren zu können. Das hat historisch einfach nie funktioniert. Das kann man eine Zeit lang machen, aber dauerhaft sind das dann einfach schädliche Effekte. Die sieht man jetzt schon direkt in diesem System, wenn sich Italien für 7% refinanzieren muss, um Spanien zu 3% einen Kredit zu geben. Da wird die Belastung einfach nur von Spanien nach Italien transportiert. Und natürlich auch in alle anderen Staaten, die da teilnehmen. Also wir sollten uns wirklich damit auseinandersetzen, wie bekommen wir es hin, dass so eine Bank zum Beispiel, die ja zum guten Teil Grund dieser Staatsverschuldungskrise sind, dass die Staaten ja hingegangen sind, Spanien zum Beispiel, welches eigentlich sehr gute Reformen gemacht hatte, was einen tollen Staatshaushalt hatte, was ja auch jetzt Grundlage dieser Argumentation ist, und dann aber hingegangen ist, seine Banken gerettet hat mit Milliarden von Euro und dann glaubte, dass das kein, beziehungsweise dass die Europäer jetzt glauben, dass so eine Aktion eigentlich keine Folgen haben sollte für das Credit Rating. Aber ihr müsst euch halt einfach mal für euch selbst überlegen, was passiert, wenn ich mein Credit Rating, mein persönliches, komplett ausreize. Wenn ich dann wieder zur Bank gehe und noch einen Kredit haben will, dann wird das halt teurer. Rudi, du platzt gleich, weil du von Sir Thomas aus rückwärts alle Dinge kommentieren möchtest. Nochmal. Ich danke dir. Ist natürlich jetzt schwierig, das alles nochmal nachzuvollziehen, was gesagt wurde. Aber ein wichtiger Punkt für mich war das, was Sir Thomas gesagt hat, dass er ein Problem damit hat, teilweise Sachen zu verstehen, die hier besprochen werden, weil Leute, die im Thema drin sind, natürlich anders diskutieren als jemand, der hier einfach zuhört. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der AG-Geldordnung bearbeiten. Also wir haben extra dafür einen Arbeitskreis eingerichtet für die interne Information innerhalb der Piratenpartei, das auch in einfachen, schlicht zu verstehenden Worten zu erklären, was hier passiert. Und das wird immer weiter aufgearbeitet und wird dann auch in Zukunft kommen. Denn ich habe zum Beispiel bei deinen, was du gesagt hast, bei deinen Worten festgestellt, dass du da einen Punkt nicht verstanden hast, denn du sprachst von 5.000 Millionen. Das sind leider nur 5 Milliarden. Das ist also wirklich in dem Kontext, worüber wir reden, Peanuts. Dann das, was Wiegbold sagte, ist nämlich genau dann der Folgepunkt. Er hat angefangen, eine Tirade runter zu rasseln, dem wahrscheinlich kaum einer folgen konnte hier. Und das hilft uns überhaupt nicht weiter. Wir müssen wirklich für uns, denn ich gehe davon aus, dass mindestens 98% der Piratenparteimitglieder so sind wie ich, die hier völlig unbedarft sitzen, versuchen irgendwas zu verstehen und dann die Wörter um die Ohren gehauen bekommen, dass sie da nicht mehr mitkommen. So fing es bei mir auch an und ich habe dann eben angefangen zu sagen, Leute, bitte redet so, dass es alle verstehen. Und das mache ich jetzt schon seit einem halben Jahr in der AG Geldordnung und es wird langsam besser und deutlich besser und darauf setze ich auch, dass wir wirklich versuchen, die Leute zu informieren, so mit Worten zu informieren, dass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und ich sage immer wieder dazu, wenn ich es verstehe, dann kann es eigentlich jeder verstehen. Und das vom PR02 habe ich schon wieder vergessen, aber vielleicht kommt das später nochmal. Ach ne. Ja, ich möchte nochmal zur Frage zurückkommen, wem nützt das Ganze? Wenn man die Vergangenheit betrachtet, von der Krise, vom Beginn der Krise bis heute, dann denke ich, kann man eindeutig sagen, es hat den Bankensektor im weitesten Sinne, beziehungsweise den, nenne ich es mal, 10% reichsten genützt. Und wenn man diese Frage stellt, dann habe ich die Befürchtung, ist der ESM vielleicht Baustein einer Strategie, die man als Transmissionsmechanismus für eine noch oder für die Fortsetzung einer Vermögensumverteilung sehen kann. Ich denke, kein Wirtschaftswissenschaftler käme auf die Idee, und ich glaube auch die Verantwortlichen in den Stellen, die das machen, kämen niemals auf die Idee zu sagen, wir drücken einfach das Einkommen der Bevölkerung und glauben, wir könnten dann die Probleme lösen, dass dann der Staat mehr Schulden macht, aus seinen Schulden herauskommt. Ich glaube, was man in dem ganzen Zusammenhang, was ich vermisse, ist der Ansatz, dass man sagt, Resolvenz statt Insolvenz, dass man tatsächlich den Staaten hilft und sagt, ihr müsst gute Schulden machen. Und zwar gute Schulden sind Schulden, die die Leistungsebene verbessern. Und ihr müsst gutes Sparen machen. Das ist Sparen, das Verschwendung abbaut, aber nicht praktisch auf die breite Bevölkerung das Einkommen drückt, weil das natürlich, wie es schon mehrfach erwähnt wurde, die Konjunktur nach unten fährt. Und aus diesen ganzen Zusammenhängen, denke ich, muss das Augenmerk sein, ist der ESM das, für was er sich ausgibt, oder ist er Baustein einer übergeordneten Strategie? Morgen findet eine Diskussion, ein Grillfest für Anträge statt. Da stelle ich meinen Vorschlag Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand vor, in der gewissermaßen, man könnte sagen, die Banken mit entmachtet. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere, der sagt, wir dürfen nicht an den Symptomen doktern, sondern wir müssen in die Ursachen gehen. Und da möchte ich ja dazu eine Alternative vorstellen. Dankeschön, Benedikt. Ja, Wiegbold, du hast vorhin auch die Schuldenschnitte erwähnt, dass das eigentlich durchaus eine vielleicht bessere Variante wäre. Doch selbst dann bräuchtest du noch ein Konstrukt, wo Geberländer an Nehmerländer einfach Geld transferieren, weil die Staaten, die diese Schuldenschnitte dann durchführen, eine gewisse Zeit lang vom privaten Kapitalmarkt abgeschnitten sind. Und der im ESM steht es ja auch drin, dass das alles möglich ist, dass man hier einen Haircut durchführt. Und wie gesagt, der ESM lässt das ja alles offen. Und vorhin hat noch der Arne über gute und schlechte Schulden geredet. Das wird da auch alles im Memorandum of Understanding alles festgelegt. In diesem Memorandum wird exakt fest, welche Maßnahmen durchzuführen sind im Staatswesen und dann auch in der gesamten Volkswirtschaft. Und da müssten wir eigentlich in Zukunft genauer drauf schauen und uns daran Gedanken machen diese Punkte Sinn, so wie sie die vereinbart haben. Und das ist meines Erachtens der Dreh- und Angelpunkt eigentlich der zukünftigen Diskussion. Piratus. Ja, ich möchte eigentlich Arne nochmals auch zustimmen und noch einen weiteren Punkt reinbringen. Wir haben ein grundsätzliches Verschuldungsproblem. Das ist das eigentliche Problem. Und wir lösen eigentlich durch den ESM kein Verschuldungsproblem, sondern wir schaffen Mechanismen, wie weiter verschuldet werden kann. Dabei muss man schon merken, dass diese Verlockung, dass jetzt im Hintergrund vom ESM die EZB steht, die dadurch, dass sie angekündigt hat, diese Staatsanleihen bedingungslos und unbegrenzt zu kaufen, die Zinssätze dadurch, allein schon durch die Ankündigung, sehr stark senkt für diese Länder, die dann unter den ESM schlupft. So, das heißt, das ist sehr verlockend, dieses billige Geld für die Staaten dann irgendwann anzunehmen, wenn ihr Verschuldungsproblem immer gravierender wird. Und das ist das, was ich auch sehe, dass man nämlich dadurch, dass man dieses Konstrukt jetzt geschaffen hat in Europa, sukzessive ein Land nach dem anderen darunter locken wird. Und durch diesen Fiskalpakt, der diese aus meiner Sicht relativ verheerenden Folgen für die Bevölkerung haben, dadurch in Europa eine Art kollektive Disziplinierung durchführen und Sozialsysteme strukturiert reduzieren. Und das ist aus meiner Sicht eine große Gefahr. Und ja, ich glaube, dagegen sollten wir uns wirklich stellen. Dankeschön, Robert. Nein, Patrick, Entschuldigung. Ja, ich wollte auf was eingehen, was PR02 gesagt hat zum Thema Intervention des Staates und das verbinden mit dem, was Arne gesagt hat. Wem nutzt das eigentlich gar nicht? Was ist das für eine Verteilung? Wer profitiert davon? Ich denke eben auch, man muss bei diesen staatlichen Interventionen in den Markt ein bisschen vorsichtig sein. Das wird uns ja immer so verkauft nach dem Motto, naja, wir machen das ja alles, damit die Spekulanten kein Geld verdienen. Wenn man sich das genau betrachtet, machen wir ja eigentlich ein Riesengeschenk. Warum? Wann greifen denn diese Mechanismen? Die greifen genau da dann, wenn die Zinssätze hochgehen. Aber wann gehen denn die Zinssätze hoch? Dann, wenn Leute schon zu immer niedrigeren Preisen Anleihen gekauft haben. Das heißt, in dem Moment, wo es auf der Kurve so schön aussieht, die Zinssätze gehen runter, weil die EZB interveniert, heißt das eigentlich nichts weiter, als dass die EZB den Leuten, die vorher billig die Staatsanleihen gekauft haben, jetzt teuer wieder abkaufen. In dem Moment sinken natürlich die Marktzinsen. Das heißt, wenn der Hintergrund davon ist, wir wollen unsere Staaten vor den bösen Spekulanten schützen, ist das eigentlich ein total unbrauchbares Instrument. Ganz im Gegenteil, die klatschen sich in die Hände, sagen, ist ja super, ich brauche nicht 10 Jahre zu warten und das Risiko auf mich zu nehmen. Ich warte einfach nur so lange, bis die EZB oder der ESM oder wie auch immer man diesen zwischenstaatlichen Mechanismus nennen will, intervenieren muss aufgrund seiner Statuten oder seiner Aufgaben. Und dann habe ich Geld verdient. Und das mache ich beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder. Und am Ende wundern sich alles, wie kommt das eigentlich, dass die Jungs in der Krise immer reicher werden? Naja, kein Wunder, wir kaufen ihnen ja die Staatsanleihen teuer ab. Danke, Stimmbürger. Oder nein, Robert. Entschuldigung, habe ich mir jetzt... Oh, jetzt bin ich durcheinander geraten. Robert, du warst noch nicht, gell? Ja, stimmt. Ich war noch nicht. Bin ich jetzt vor Stimmbürger, ja? Yep. Okay, ich nehme das einfach mal so, weil diese ganze Verzögerung, das braucht immer ewig. Ihr wisst ja, mein Internet. Ich möchte zu mehreren Punkten was sagen. Ich fange mal hinten an bei dem, was gerade zuletzt gesagt wurde. Die EZB kauft die Wertpapiere, das heißt auch die Staatsanleihen, auf dem normalen Markt. Sie kauft die zu den Preisen, zu denen sie eben in der Börse gehandelt werden. Bei Griechenland war das der Fall in Höhe von 12% des eigentlichen ursprünglichen sogenannten nominalen Wertes dieser Wertpapiere. Also es ist nicht so, dass sich da die Spekulanten total die Hände reiben könnten. Natürlich, weil sie eben da mit dem Fakt froh sind, dass sie diesen Verlust, dass sie noch wenigstens 10% von dem eigentlichen Wert kriegen, verkaufen sie es, weil sie schon Angst hatten, noch viel weniger zu kriegen oder gar nichts mehr zu kriegen. Also hängt das je nach Institution unterschiedlichem Gewinn und so weiter. Aber dann wollte ich eben noch zwei Sachen sagen. Eine ist zur Insolvenz. Also in der Projektgruppe ESM wird relativ stark die Alternative diskutiert, ob man nicht die Staaten einfach pleite gehen lassen sollte, was eben dazu führen würde, dass die Gläubiger der Staaten massive Gewinneinbrüche, wenn nicht sogar große Verluste haben würden. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Option, über die es sich lohnt, länger nachzudenken. Es ist auch so, dass es das ja schon gab. Griechenland hat einen Schuldenschnitt gemacht von 30%. Jetzt kann man sagen, okay, 30% reicht wohl nicht, denn sie sind ja immer noch in dem Problem. Aber die 30%, das ist schon mal ein ordentlicher Batzen. Das wurde schon gemacht, vielleicht muss man es nochmal machen. Dann wird ja immer häufig von Politikern angeführt, ja, der Schuldenschnitt, das würde ja dazu führen, dass Griechenland aus dem Euro raus müsste. Das ist offensichtlich erstens nicht der Fall, denn es wurde schon ein Schuldenschnitt gemacht letztes Jahr in Griechenland. Und zweitens möchte ich auch noch einen Vergleich anführen. In den USA gibt es ein Bundesland, nämlich Kalifornien, das letztes Jahr auch pleite gegangen ist. Das hat keineswegs dazu geführt, dass nun Kalifornien den US-Dollar nicht mehr haben würde. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt, der mit den anderen auch irgendwie verbunden ist. Und zwar die Frage der Systemrelevanz. Also in dem ESM-Vertrag steht drin und in allen anderen Hilfsverträgen, die vorher, also bis jetzt in Kraft sind auch, dass nur dann Hilfe geleistet werden darf, wenn dies zur Sicherung der Finanzstabilität eines Euro-Landes oder insgesamt der gesamten Eurozone unabdingbar, wortwörtlich, notwendig ist. Diese Systemrelevanz wurde aber tatsächlich nie geprüft, sondern immer nur behauptet. Und das finde ich ist ein ganz schöner Hammer. Insbesondere bei den spanischen Sparkassen ist das ein totaler Hammer. Da werden Banken massenweise, oder jedenfalls ist das der Plan, es bekommen alle Banken, die in Not geraten, irgendwie Hilfe. Völlig unabhängig davon, ob das systemrelevant ist. Und also das wird uns verkauft, als würde sonst irgendwie die Welt untergehen. Und es wurde überhaupt nicht geprüft, ob die einzelnen Institute systemrelevant sind. Danke. Stimmbürger. Es wurde gefragt nach klare Ziele, Vorschläge auf der tatsächlichen Situation. Also die tatsächliche Situation sehe ich so, dass der ESM die wirtschaftlichen Probleme nicht lösen kann und nicht lösen wird. Im ESM Squad hat der Regling gesagt, es wird Zeit gekauft. Für was muss man ihn nochmal eigentlich fragen, für was eigentlich Zeit gekauft wird, nur damit die Schuldpapiere jemand anders hat, also dass, wenn dieses System platzen würde, jemand anders ohne Hosen dasteht. Ein klares Ziel, was für uns wichtig wäre, und zwar, weil die Lohnsenkungen des Memorandum of Understanding bedeutet, dass man sparen muss, und sparen bedeutet kürzen. Das heißt, dass man keine Lohnkürzungen hinnimmt, sondern dass wir auf den Mindestlohn gehen und diesen ganz stark fordern. Also erstens war der ESM löst die wirtschaftlichen Probleme nicht. Wir brauchen den Mindestlohn, dass das nicht so ist. Und dann ist ja in Artikel 4 Satz 8 steht drin, wenn ein Land nicht zahlen kann, sinngemäß, verliert es sein Stimmrecht, bis es wieder zahlen kann. In unserem Finanzsystem ist es halt so, dass wenn man keinen Schuldenschnitt hat oder der Gerichtsvollzieher nicht kommt, kommt man aus diesen Schulden nicht mehr raus, weil man diese Leistung nicht mehr erbringt. Und so lange wären die Länder ohne Stimmrecht. Und das ist weder basisdemokratisch noch piratisch. Das sind eigentlich diese drei Punkte, was für jeden wichtig wäre, der nicht im Thema drin ist. So als Zuhörer frage ich mich immer, was bedeutet das jetzt für Anträge und so weiter. Aber danke, Detlef. Ja, okay. Ich wollte mal ein anderes Thema noch einbringen, und zwar das der Demokratisierung der Geldschöpfung. Das habe ich bis jetzt hier noch gar nicht gehört, und ich finde es verdammt wichtig eigentlich, sich einmal zu überlegen, was kann eigentlich der kleine Mensch, der kein Geld hat, der gerade von Hartz IV lebt und so weiter und so fort, was können die Leute eigentlich tun in einer solchen Krise? Und wollen wir als Piraten das nicht auch unterstützen, indem wir sagen, ja klar, eigene Währungen zu schaffen, regionale Währungen zu schaffen, wäre zum Beispiel ein Weg, zumindest aus der Krise für eine gewisse Zeit. Und wie wird umgerechnet? Mal eine ganz ernste Frage. Lokalwährung ist immer eine schöne Idee. Wie rechnet man ein richtiges Geld um? Beschäftige dich erstmal mit Lokalwährungen, mit Komplementärwährungen, bevor du sowas machst. Nee, da gehen wir aber jetzt bitte nicht rein in dieses Thema. Wir sind beim ESM, PR02 ist dran. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, also in diese Richtung. Ich habe da mehrere Sachen, die ich jetzt gehört habe, die mich unglaublich aufregen, aber ich probiere mich auf wenige Punkte zu beziehen. Zum einen, diese Staatsschuld wird immer als unausweichlich hingestellt, und wenn wir uns dann in Europa umschauen und uns die Staaten zum Beispiel in Osteuropa anschauen, die ja den Ansatz der Bundesbank weitestgehend in ihrer Geldpolitik verfolgt haben, nach dem Zusammenbruch der Sowjetsatelliten, dann kann man doch anschauen, ich habe es eben hier reingepostet, die Staatsverschuldung in diesen Ländern ist keinesfalls auf einem bedrohlichen Maß. Die sind nicht hingegangen und haben solche Stunts wie Spanien oder Italien gezogen. Dann würde ich gerne darauf eingehen, dass gesagt worden ist, machen wir doch einfach einen Schuldenschnitt. Und wenn wir uns dann das Beispiel Italien anschauen, wo halt eben diese Staatsanleihen größtenteils von der eigenen Bevölkerung gezeichnet würden, dann hätte man halt natürlich auch wieder genau dieses Ergebnis für den Innenhandel beziehungsweise die Binnenkonjunktur, dass man ja, was ich eben im Konsens gehört habe, nicht so wollte. Ich finde, das Problem, wo wir uns als Piraten wirklich einbringen können, wo wir auch schon was im Grundsatzprogramm zu haben, ist Gewaltenteilung und Freiheit stärken. Das sind beides Sachen, die der ESM nicht macht, also meiner Meinung nach, und auch wenn du das jetzt auf den Antrag bezogen haben möchtest, ist die einzige Lösung, das Ding so schnell wie möglich dem Europäischen Parlament zu unterstellen und somit das Haushaltsrecht wieder bei dem richtigen Teil der Gewaltenteilung anzusiedeln, weil durch den ESM wird ja ein Exekutivüberhang geschaffen, weil es ja eine von der Regierung eingesetzte Organisation ist, welche da Steuergeld verwaltet, was eigentlich das Recht eines Parlamentes wäre. Und genau da ist eigentlich, denke ich, der Punkt, es ist ja auch in dem ESM-Vertrag so festgehalten, dass er irgendwann in europäische Verträge eingebracht werden soll. Da sollten wir uns aber dafür einsetzen, dass das nicht als ESM dann irgendwie, als zusätzliche Institution oder was auch immer sie sich da vorstellen, sondern dass das ganz schnell einfach ins Parlament aufgelöst wird, dass wir wieder tatsächliche Repräsentanz für das besteuerte Geld haben. Dankeschön. Der Wiegbold, der schaut bestimmt schon mit den Füßen. Ja, danke. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen will. Es ist sehr viel. Letztendlich ist der ESM eine Art Monitative. Der ESM ist ein Exekutivorgan und basiert wie die gesamte Europäische Union zurzeit mit ihrer Kommission, mit ihren Gerichten, lediglich auf Völkerverträgen, also auf Staatsverträgen. Ja, das darf man erstmal nicht vergessen. Jetzt wird hier natürlich für die Staaten Geld geschöpft, in Anführungsstrichen, oder es werden Staatsschulden aufgekauft, wie man es auch immer nimmt. Es wird kein Geld geschöpft, sondern es werden halt Verpflichtungen aufgekauft, die letztendlich die Staaten weiter letztendlich am Laufen halten. Was natürlich bedeutet, dass dieses Geld ohne eigentlich einen Gegenwert, der vielleicht da ist, weil die EZB kauft es dann auch auf und so weiter, ohne jeglichen Gegenwert natürlich draußen ist. Dadurch steigen einfach die Preise. Das ist nun mal so. Ja, jetzt wird immer gesagt, dass das jetzt alles das Nonplusultra ist. Aber wie gesagt, die Frage ist jetzt einfach, wer kauft die, also glaubt wirklich jemand, dass der ESM sich irgendwie finanzieren kann durch Eurobonds oder sowas aus dem Finanzmarkt? Meint jemand, dass jemand diese Papiere kauft auf dem Weltfinanzmarkt? Oder geht das nicht eher dahin, dass niemand diese Sachen kaufen will und dass das tatsächlich eigentlich nur eine Optimierung der Fallhöhe ist, bis man sagt, okay, man kann nicht zahlen und man kann die Verpflichtungen nicht erfüllen? So, jetzt fand ich natürlich das erstmal sehr interessant, wie gesagt, Haircut, egal was man da jetzt macht, ist eigentlich alles vollkommen Banane. Ja, Staaten unterliegen einer Staatsräson, die können nicht insolvent gehen, ja. Kein Staat wird von sich aus insolvent gehen, ja. Und auch eine übergeordnete Ordnung gibt es dafür auch nicht, weil letztendlich sind das auch wieder Sachen, die auf Staatsräson basieren und wo man einfach sagen kann, nee, ich zahle nicht. So, jetzt haben wir Bürger natürlich und jetzt komme ich wollte eigentlich diesen ganzen politischen Bezug noch nicht machen, weil wir das eigentlich im dritten Block machen wollten, aber um da jetzt mal hinzukommen, was kann man da machen? Natürlich muss der Bürger und seine Freiheit, also die Republik, die freiheitliche Verfassung und der Bürger muss im Vordergrund stehen. Wie kann man den Bürger frei halten? Wenn man jetzt da sieht, dass das Geld inflationiert, dass das Geld ein Machtmittel und ein Herrschaftsinstrument wird, wie kann man jetzt reagieren? Und da ist natürlich es geht nicht um Komplementärwährungen, weil es sind ergänzende Währungen, die auf dem gesetzlichen Zahlungsmittel aufbauen, sondern es geht tatsächlich um parallele Währungen. Und das wird auch passieren, weil Geld ist nicht der Wertmaßstab, ist nur ein Wertmaßstab und die wahren Verpflichtungen, die dahinter steht, sind eben die Verpflichtungen, die ich eingehe. Ich liefere die Banane oder ich liefere die Ware. Das ist eigentlich diese vertragliche Verpflichtung, die den Geldwert darstellt. Also haben wir de facto schon durch Verträge Geld. Ja? Und jeder Vollkaufmann weiß das auch, ja? Dass letztendlich er auch Waren untereinander tauschen kann. Er braucht das Geld eigentlich gar nicht. Das Geld dient halt vielleicht nur der Besteuerung, damit man einen Geldwert feststellen kann, damit man feststellen kann, was ist da geflossen. So, selbstverständlich sind parallele, freie Währungen möglich, die sich diesem Ganzen entziehen. Das passiert sowieso schon. Und jetzt ist die Frage, wie ordnet man das als Gesetzgeber? Wie ordnet man das innerhalb eines Staatswesens? Was macht man, damit es nicht in ein komplettes Chaos abdriftet, wenn es tatsächlich zu einer, in Anführungsstrichen, irgendwie Katastrophe kommt? Man muss ja da dann entsprechend vorausschauend seine politischen Forderungen aufbauen und vorausschauend Konzepte vorstellen. Und da bin ich natürlich auch ein Freund der parallelen Währungen, dass man den Bürgern die Möglichkeit gibt, in Werte zu gehen, denen sie vertrauen. So, und da breche ich jetzt erstmal wieder ab, um andere ins Wort kommen zu lassen. Und da hätten wir den Peter. Ja, das bin ich. Also zu meinem Vorredner mal, also die Konzepte sehen ja aus, die Regierung will ja haben, dass demnächst die Bundeswehr hier auch polizeiliche Aufgaben in Deutschland erledigen darf. Also so werden die neuen politischen Konzepte höchstwahrscheinlich aussehen. Aber es ist an sich eine lange Entwicklung schon. wir haben ja schon so, der Schröder fing ja an, Bündnis mit Arbeit, da wurden die Löhne nach unten geschraubt, dann war Merkel, die sagte, ja, China muss als Staat aufgebaut worden. Deutschland hat jahrelang Entwicklungshilfe gezahlt und genau genommen ist das ein Gesamtsystem. Hier wird einfach die Großindustrie gestärkt und wir sind einfach nur die Industriesklaven, mal ein bisschen abgewertet gesagt. So, und da kann man noch viel rumrätseln. Ich fand ja auch, was der Arne gesagt hat. Ich frage mich auch immer, was ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache? Griechenland, statt mal die Infrastruktur aufgebaut wird, werden die Leute immer weiter versklavt, indem sie nämlich gesagt wird, ihr müsst sparen. Und also ich finde das ungeheuerlich, was hier passiert. Die Merkel, die was die da praktiziert oder so, ich kann es auch teilweise überhaupt nicht verstehen. Ich rätsel da immer nur rum und denke mir einfach, wer will denn davon profitieren? Oder man hört über eine Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Jeder zweite Jugendliche unter 25 Jahre in Spanien ist arbeitslos. Das muss man mal reinziehen. Und das Einzige, was unsere Regierung einfällt, ist einfach, rettet weiter die Banken. Mir bleibt die Spucke weg. So, danke. Oh Leute, ich habe echt Angst vor Anträgen, über die wir abstimmen müssen. NHA. Ja, hallo, das bin ich. Diverse Punkte. Es kam vor einiger Zeit so ein paar Vergleiche, also zum Beispiel Vergleiche jetzt EU-Staaten bzw. Euro-Staaten mit irgendwelchen Ex-Sowjetunions-Staaten. Die Vergleiche, die hinken vielleicht so ein bisschen, weil diese Staaten ihre eigene Währung jetzt in dieser Form seit 20 Jahren erst haben, die haben eine andere Geschichte und so weiter. Was mir aber eigentlich mehr am Herzen liegt, ist der Vergleich mit Kalifornien. Ja, der hinkt massiv, und zwar warum? Das hat verschiedene Gründe. Also natürlich ist es so, dass Kalifornien genau wie Griechenland keine eigene Währung hat und praktisch an den US-Dollar gebunden ist, so wie Griechenland an den Euro gebunden ist. Der Unterschied ist aber, dass die Reaktion, die der Bund als Ganzes in den USA auf die Probleme Kaliforniens hat, vollkommen andere sind als die Reaktion, die die Eurozone als Ganzes auf die Situation in Griechenland hat. Die Eurozone lässt de facto Griechenland vollkommen alleine dastehen mit seinen Problemen. Natürlich werden verschiedene Rettungsmaßnahmen aufgebaut, es werden irgendwelche Kredite überwiesen, aber diese Kredite sind gekoppelt an Auflagen, von denen eigentlich jedem klar ist, dass sie mehr kaputt machen, als reparieren können. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie läuft es in den USA, da ist es so, dass es eine Bundesregierung gibt, deren Ausgaben, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber so um die 20% des Bruttoinlandprodukts ausmacht, wo dann so wichtige Dinge wie zum Beispiel soziale Sicherungsnetze auf Bundesebene bezahlt werden und gar nicht auf Bundesstaatsebene. Was von ganz zentraler Bedeutung ist, denn in der Krise, das muss man sich ja auch klar machen, diese hohen Defizite, von denen immer die Rede ist, die sind ja meistens eigentlich überhaupt nicht von der Politik verschuldet, sondern was da passiert ist, ist, dass in der Krise die Wirtschaftsleistung runtergeht, dadurch sinken die Steuereinnahmen und auf der anderen Seite sinken die Ausgaben, die in Form von Arbeitslosenversicherungen, weiteren sozialen Sicherungsnetzen geleistet werden müssen. Was jetzt passiert, ist, dass in der Eurozone diese ganzen Zahlungen von den individuellen Ländern selbst getragen werden müssen, komplett. Und da die Länder unterschiedlich stark betroffen werden in der Eurozone, hat das dann zur Folge, dass das eine Land hat mehr Probleme mit seinen Zahlungen, das andere Land weniger, dann gehen die Investoren von dem einen Land in das andere Land und dadurch wird dann so ein Teufelskreis wird ausgelöst. Ganz anders sieht das aus in den USA, wo ein großer Teil dieser, man nennt das dann automatische Stabilisatoren, diesen Phänomen mit dem Rückgang der Steuereinnahmen und dem Anstieg der sozialen Sicherungsausgaben, der wird zu einem großen Teil auf Bundesebene geschultert und nicht auf Bundesstaatsebene. Und von daher sind das Situationen, ganz unterschiedliche Situationen, die man nicht wirklich vergleichen kann. So, das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, monetäre Souveränität ist etwas ganz Wichtiges. Was meine ich mit monetärer Souveränität? Damit meine ich im Grunde, dass ein Staat seine eigene Währung hat, die frei auf dem internationalen Markt gehandelt wird und über die er die eigene Kontrolle hat. Man sieht das zum Beispiel an Japan. Ja, Japan hat eine wahnsinnig hohe Staatsverschuldung bezogen aufs BIP, also deutlich höher als überall in der Eurozone. Und die Leute sagen schon seit 10 Jahren, dass in Japan das Chaos ausbrechen wird, und das passiert einfach nicht. Warum? Weil Japan monetär souverän ist. Jetzt ist es so, ob man auf welcher Ebene man die Währung haben will, ob man jetzt lokale Währungen haben will, ob man Währungen auf Bundeslandebene haben will, auf nationaler Ebene oder vielleicht auf der Ebene von Europa, das ist eine politische Entscheidung. Aber wenn man diese politische Entscheidung erst einmal getroffen hat, dann ist vollkommen klar, dass es auf der Ebene dieser Währung eine entsprechende Handlungsfähigkeit geben muss, um diese Arten von Defiziten zu fahren, die im langfristigen Mittel einfach notwendig sind. Was die EZB jetzt macht und was der ESM macht, das ist so ein kleiner Schritt in die Richtung, das anzuerkennen, dass das notwendig ist, dass man auf der Ebene der Eurozone so ein Phänomen hat. Das geht mit sehr viel Beißen und Stechen und Kratzen und sich wehren, vor allem von Seiten Deutschland. Die Deutschen irgendwie so eine Massenneurose haben, was Inflation angeht. Das ist aber wieder ein anderes Thema, und da wollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einsteigen. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass also die Deutschen, die Wahrnehmung von Inflation in Deutschland ist massiv verzerrt. Wie auch immer, also diese Einsicht, dass man auf Ebene der Gesamtwährung etwas Schlagkräftiges braucht, was sozusagen entgegen reiner Marktmechanismen entscheiden kann, dass Staaten finanziert werden oder nicht, diese Erkenntnis setzt sich langsam durch. Im Übrigen ist das auch rein prinzipiell gerechtfertigt, denn wieso sollte ein Staat nach marktwirtschaftlichen Kriterien beurteilt werden? Es gibt ja andere Dinge, die zählen, als einfach nur das Geld. Es fließen hier politische, es fließen ethische, es fließen ganz unterschiedliche Wertungskriterien mit ein. Die wenigsten davon werden wirklich durch den Wert, den irgendetwas am Markt in Geld bekommt, wiedergespiegelt. Das wissen übrigens auch die Ökonomen. Ja? Also ein großer Teil der ökonomischen Forschung besteht darin, dass man feststellt, aha, bestimmte Wertschätzungen, Kosten, wie auch immer, werden von den Preisen am Markt nicht berücksichtigt. Da hat der Markt ein Problem. Im Bereich vom Umweltschutz ist das zum Beispiel ganz klar so. Ja? Also der Wert von einer gut erhaltenen Umwelt wird vom Markt nicht von sich aus eingepreist, sondern da muss es einen entsprechenden Eingriff geben. Und von daher ist es ganz plausibel, dass man auch bei sowas wie einem Staat, das vorher auch schon angesprochen, dass man da nicht mit den gleichen Kriterien an sowas wie eine Insolvenz rangeht, wie zum Beispiel bei einer Bank, bei einem anderen Unternehmen. Ja, weil bei einem Unternehmen oder bei einer Bank, wenn die nicht ordentlich geführt wird, und ja, dann geht die pleite und dann geht die Bank oder das Unternehmen halt ein. Das ist vollkommen korrekt und richtig so. Die ist dann weg. Aber wie ist das mit einem Staat? Ja, also wie soll das denn gehen? Soll der Staat dann irgendwie eine Verfassungskrise bekommen und ein neuer Staat auf dem gleichen Territorium gegründet werden? Oder sollen die Leute in dem Staat alle sterben, weil sie keine Krankenversorgung und kein Essen mehr bekommen? Also das ist einfach vollkommen klar, dass man bei einem Staat mit anderen Kriterien herangehen muss als mit marktwirtschaftlichen. Das sind politische Entscheidungen. Und die eigentliche Frage ist jetzt, wer trifft diese politischen Entscheidungen wie? Und da geht eben mit, so wie das jetzt im Moment läuft, es ganz stark hin zur Exekutive, dass sich hier Gremien herausbilden, die hauptsächlich von irgendwelchen Technokraten beraten werden. Da sitzen natürlich dann auch Regierungsvertreter mit drin, aber das läuft alles sehr indirekt, so dass wir de facto keine gute Kontrolle haben. Das heißt, und das ist jetzt eigentlich die wichtigste Message, die ich zum Schluss noch anbringen möchte. Die Entscheidungen hier müssen zurück zum Parlament. Okay? Damit meine ich nicht den Bundestag. Denn wenn wir sagen, der Bundestag soll entscheiden, ja, was ist denn dann mit den ganzen anderen Euro-Mitgliedsländern? Sollen dann jede Parlamente sich alle gleichzeitig einig werden oder wie? Das ist einfach impraktikabel. Die Entscheidung muss zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament muss gegenüber der EZB Weisungen geben können, was Staatsfinanzierung angeht. Man kann über die genauen Modalitäten streiten. Wir haben in der AG Geldordnung dazu auch einen Antrag ausgearbeitet. Diese Diskussion müssen wir führen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das passieren würde. Zurück zum Europäischen Parlament. Damit kommen wir zur Demokratie in Europa. Dankeschön. Was mich jetzt interessieren würde, unter den Anwesenden, möchte mal vielleicht links im Chat bitte jeder ein X posten, der nicht in den AG Geldordnung Europa oder so, der sich noch nicht mit diesem Thema zutiefst beschäftigt hat, der jetzt hier ist. Der sich nicht in der AG damit beschäftigt hat oder generell sich damit nicht beschäftigt hat? Und nicht in einer AG. Okay, sind doch ein paar da. Vielleicht mal zwischendurch, zwischen den ganzen Fachleuten, wie empfindet ihr, die ihr euch nicht so intensiv in so eine AG bisher eingebracht habt, diese Diskussion? Fühlt ihr euch nach der Diskussion wirklich in der Lage, jetzt über einen Antrag in Bochum zu entscheiden? Nö. Schwieriges Thema. Ich würde mich dazu in der Lage fühlen, ja, weil ich mich halt selber außerhalb der Politik damit beschäftige. Einfach weil es mich interessiert, mich aber nicht in den AGs mitarbeite. Deswegen wäre ich eigentlich schon in der Lage, damit abzustimmen, wenn der Antrag mir denn zusagt und dann nicht solche merkwürdigen Konstruktionen wie Parallelwährungen auftauchen. Volksschädel, verstehe nur ich dich nicht oder bist du ja, das war so gut. Mensch, kann man mich jetzt besser verstehen? So ist lauter, das war aber ja, gut zu verstehen. Ja, Mikrofon bei oben, sorry. Also ich beschäftige mich mit dem ESM, ja, ich habe auch den Vertrag gelesen, ich habe auch jetzt die geheimen Papiere mir gestern Nacht zur Gemüte geführt. Ich arbeite einfach nicht an den AGs mit aus zeitlichen Gründen bei mir etwas und ich fühle mich in der Lage, darüber abzustimmen, ja, solange es nicht auf solche merkwürdigen Konstrukte zurückgreift wie Parallelwährung etc. Sonst jemand eine Meinung? Da ich mich selber so grundsätzlich mit ein paar grundsätzlichen Dingen der Volkswirtschaft beschäftigt habe, habe ich da so meine ganz eigene Meinung und ja, nee, ist ja eigentlich ganz gut soweit dargelegt. Ich werde gleich duschen müssen, also weil ich jetzt als nächstes auf der Wortmeldungsliste bin, kann ich vielleicht kurz sprechen? Ja, komm, mach mal kurz und bitte nicht über lokale Währung. Ja, das nur am Rande. Also nationale Währung ist zwar natürlich immer eine Option, aber okay. Ich bin da grundsätzlich so, auch wenn Nikolai jetzt da sich da mal anschließt, bin ich auch seiner Meinung, Entscheidungsgewalt muss wieder ins Parlament getragen werden. Ich weiß, dass etwas sinnvoller ist, ein europäisches Parlament, was ist da noch dickes Brett zu bohren gilt, das mal in die Wege zu leiten oder dann entsprechend zu die Gewalt dann in die Hand zu geben oder eben nationales Parlament. Aber entscheidend also für mich ist, dass ich denke nicht, dass die Länder, die jetzt unter den ESM-Schirm da gedrückt werden, dass die dann noch von selbst irgendwo durch Disziplinierungsmaßnahmen da sich wieder auf die Reihe kriegen, sich in absehbarer Zeit wettbewerbsfähig zu machen. Und dann quasi selbst wieder bestehen zu können und ihre volle Souveränität dann zurückzuerhalten. Also ich glaube, das ist eher so eine Utopie oder was da an die Wand gemalt wird, aber die ist nicht wirklich realistisch. Das sieht man vielleicht auch ganz gut bei den in Afrika, oder lateinamerikanischen Länder, die in der IMF dann auch Kredite gegeben hat mit Auflagen und ja, da ist es auch nicht besser geworden. Und ich denke, wir haben Fail in der europäischen Zentralbankpolitik. Die ist nicht unpolitisch, obwohl es in ihrer Statut steht, dass sie unpolitisch sein soll. Und das ist, denke ich, auch der falsche Weg. Ich höre mich immer selber jetzt. Ein kleines Echo, aber naja. Das ist der falsche Weg irgendwo. Denke ich, das ist unpolitisch, dass man die EZB da raushalten soll, den Währungshüter. Das funktioniert sowieso nicht, weil die immer auch auf irgendwelchen wirtschaftspolitischen Grundlagen entscheidet. Deswegen muss die Bank oder der Zentralbank als Währungshüter muss, denke ich, demokratisch irgendwie über der demokratischen Kontrolle der souveränen Staaten unterliegen oder eben dem Europäischen Parlament, dass es da was mitzureden hat, wie das bei der Monetative auch der Fall wäre. Jetzt höre ich erstmal auf zu damit, weil ich habe Echo und es nervt. Angenehmes Duschen, Stefan. Rudi, zum Thema Anträge. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, nachdem was die letzten 20 Minuten hier alles so gesagt wurde. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem, was ich vor, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde gesagt habe, dass auch natürlich wir als Bundesrepublik Deutschland auch ein Mitverschulden haben an dem, was in Europa im Moment wirtschaftlich passiert, durch die Lohnpolitik, die in den letzten 10, 15 Jahren hier in Deutschland durchgeführt wurde. Von es fing an mit Rot-Grün, ging dann aber natürlich weiter mit Schwarz-Gelb, aber es fing an mit Rot-Grün, vor allen Dingen mit der Agenda 2010, mit den begleitenden Hartz-IV-Gesetzen, haben wir innerhalb Europas für Deutschland eine Situation geschaffen, die die anderen europäischen Länder ins Hintertreffen gebracht haben. Und ich bin der Meinung, das ist der Ansatzpunkt, wo wir rangehen sollten, um das wieder ins Lot zu bringen. Also auf gar keinen Fall die anderen europäischen Länder dazu zu drängen, die Fehler zu machen, zum Beispiel Löhne zu senken. Ich habe das vor einer gewissen Zeit schon mal gesagt, dass Löhne senken dafür sorgt, dass Arbeitslosigkeit steigt, sondern wir müssten hier in Deutschland eigentlich das Gegenteilige tun, nämlich die Löhne erhöhen, und zwar massiv erhöhen. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Mindestlohn, dazu gehört ein Flächentarifvertrag, der ja mal abgeschafft wurde. Dazu gehört eventuell sogar eine gesetzliche Regelung, dass jährlich die Löhne verpflichtend erhöht werden. Das sind Punkte, die ich mir vorstellen kann, die wir in Anträge formulieren können, um das europainterne Problem, was wir haben, was ja auch dafür sorgt, dass wir in Deutschland ein Problem bekommen. Denn das, was wir im Moment machen, ist dafür zu sorgen, dass unsere Märkte, also unsere Exportmärkte, pleite gehen. Also wir arbeiten gerade massiv daran, unsere Wirtschaft selbst kaputt zu machen. Und das muss behoben werden. Und das kann meiner Meinung nach durch solche Maßnahmen, die ich gerade aufgeführt habe, behoben werden. Und das wären Anträge, die wir stellen sollten. Piratus. Jetzt hören wir dich nicht. Ja, hört man mich jetzt? Jetzt ja. Oh, super. Also ich wollte auch noch einen Beitrag bringen zum Thema, was die Piraten wirklich tun können. Ein ganz wichtiger Punkt ist diese ganze Schuldenproblematik, die wir hier mit ESM und EZB jetzt versuchen zu lösen, hat einen wichtigen Faktor. Und zwar, es geht hier um Staatsanleihen, die gerettet werden. Wir haben das Problem, dass die heutige Politik versucht, die Menschen und Bürger in die private Rentenkasse zu zwingen, durch Riester-Rente, durch Beihilfe dazu. Das Problem dieser privaten Rentenversicherer ist, sie sind verpflichtet, in Staatsanleihen zu investieren. Zwischen 50% und 85% ihrer Investitionen, also dieses Ansparen, was die Staatsanleihen dann sind im Endeffekt, das ist das Produkt, was sie kaufen am Markt, das sind 85%. Das heißt, alle Menschen, die in eine Lebensversicherung einzahlen oder in eine private Rentenversicherung, sparen in Staatsanleihen. Genau das, was wir die ganze Zeit jetzt retten. Und ich finde, das ist eine gefährliche Dynamik. Man sollte eigentlich die Bürger davor warnen, in solche Ebenen ihre Rente zu packen. Das heißt, mein Vorschlag wäre, man sollte das Rentensystem, das Umlagefinanzierte, weil das ist ein stabiles System, so stärken, dass die private Rentenversicherung, also das Investieren in Staatsanleihen, nicht mehr nötig wird. Das mal so als Beitrag. Schluss 1. Patrick? Stehe ich noch drin? Ich ziehe mein Wort zurück. Das war tatsächlich die letzte Wortmeldung. Möchte noch jemand was beitragen? Also ich hatte mich jetzt gerade beeilt, ich hätte noch einen zweiten Punkt gehabt. Dann mach doch mal. Genau, ich hatte noch einen zweiten Punkt. Was wir hier machen, ist Schuldenverschleppung. Ja, ESM, diese ganzen Mechanismen verschleppen das ein Schuldenproblem, das wir haben. Dadurch schaffen wir eine Dynamik und auch einen psychologischen Effekt in der Wirtschaft, dass die Leute nicht mehr investieren, dass die Leute eher sparen, und das schwächt die Wirtschaft. Das heißt, wir müssen auch an die Psychologie in den Märkten und den Menschen denken, und was wir jetzt haben, ist ein Schuldenproblem, was vor uns liegt, und das demotiviert. Deshalb wäre eine wirkliche Möglichkeit als Alternative zu dieser Schuldenverschleppung ein wirklicher Schuldenschnitt. Wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen. Das hätte den psychologischen Effekt, also unabgesehen davon, dass es natürlich auch gravierend wäre, auch Arbeitslosigkeit schaffen würde und also wirkliche Verwerfung schaffen würde. Aber es würde einen psychologisch positiven Effekt haben, weil danach dieser Schuldenberg weg wäre. Wir müssen, wenn wir so einen Schuldenschnitt machen, aus meiner Sicht zwei Stellen wirklich sichern oder abpuffern als Staat, sage ich jetzt mal. Zum einen, wenn jetzt alle Staatsanleihen null wären, also wertlos werden durch so einen Schuldenschnitt, müssen wir die Banken retten. Das könnte die EZB machen. Die hätte Möglichkeiten, das zu tun. Und auf der anderen Seite müssten wir jetzt die private Altersvorsorge, die bisher entstanden ist, und die Lebensversicherung, also in was die Bürger gespart haben, das müssten wir auch retten. Da hätten wir den Vorteil, dass diese Menschen dieses Geld im Moment nicht brauchen. Sie erwarten nur in der Zukunft eine Leistung, zum Beispiel eine Rente oder so etwas. Man müsste also als Staat diese Rentenleistung, dieses Versprechen übernehmen. Dann könnte man diese Staatsanleihen vernichten. Man müsste also zum Beispiel diese Ansprüche, die diese Leute in der privaten Rente jetzt haben, umrechnen in die gesetzliche Rentenkasse. Das heißt, umrechnen in Rentenpunkte. Wenn einer 40.000 Euro privat angespart hat in so einer Rentenversicherung, dann ist das halt ein Rentenpunkt. So könnte man diese Menschen retten und der Schuldenschnitt würde die Bevölkerung nicht so stark treffen. Das wäre nur, entschuldige, dass ich dazwischen haue, das wäre doch ein schöner Antrag, wenn man den mal vernünftig formuliert, dass man sagt, dass wir wieder zurückgehen zur umlagefinanzierten Rentenversicherung, also weg von der privat finanzierten Rentenversicherung, mit der Maßgabe, dass eben alles, was bis jetzt angespart wurde, umgerechnet wird in Rentenpunkte. Das ist doch kompletter Unsinn. Ne? Da kannst du genauso gut den ESM machen oder irgendwen irgendwas aufkaufen lassen. Also das ist doch echt Unsinn. Man muss ja auch mal die Rentensysteme mal so, wie sie sind, respektieren. Ja, wir haben unterschiedliche Rentensysteme, wir haben unterschiedliche Rentenkassen und so weiter, die entsprechend die Wirtschaften entsprechen. Man kann das nicht einfach immer so einfach mal reinbuchen und wieder rausbuchen. Ich meine, irgendwo muss man ja auch mal ein bisschen bei der Realität bleiben. Natürlich kann man da rein. Bürger mal das Wort. Aber das war Quatsch, was er gerade gesagt hat, ja. Inzwischen füllt sich die Rednerliste wieder, Stimmbürger. Also ich schließe mich da relativ stark an Piratus an. Und zwar, er hatte angeführt, die Versicherungen. Ich poste jetzt mal kurz einen Link. In diesem Link steht drin, dass wenn eine Versicherung nicht mehr zahlen kann, da gibt es Solvency 2, das ist so eine Vorschrift, wo kommt wie bei den Banken Basel 2 und Basel 3, dass wenn eine Versicherung nicht mehr zahlen kann, dann müssen die Bürger weiterhin einzahlen und derjenige, der eine Leistung bezieht raus, der bekommt nichts mehr. Und wir werden mit Riester-Rente und so weiter alle in diese Schuldenpapiere reingedrückt. Und 2005 war dieser Paragraph, wo der eingeführt worden ist, also den gibt's noch nicht, keine 10 Jahre. Und da drücken wir uns alle rein, weil dieses Finanzsystem dieses Geld unbedingt braucht. Und das ist eine richtige große Gefahr. Diesen Artikel, der müsste eigentlich jeder kennen, der eine Riester-Rente, Lebensversicherung oder sonst irgendwas hat. Das nächste ist, da gibt's den Einlagensicherungsfonds von den Banken. Keiner hat alle haben 2009 ihre allgemeine Geschäftsbedingungen bekommen von den Banken. Und da steht dann drin, dass man keinen Rechtsanspruch hat auf den Einlagensicherungsfonds. Das heißt, der Einlagensicherungsfonds muss nicht zahlen. Also ich kann den nicht verklagen als Bankkunde. Und das ist ein richtig großer Hammer. Jeder hat die Unterlagen bekommen, auch den Versicherungsaufsichtsgesetz, jeder, aber er hat es nicht gelesen. Was das? Ja. Dann NH. NH schläft, also PRO2. Ich bin schon wieder schockiert, dass schon wieder die Staatsfinanzierung in demokratischer Hand als die Lösung für alle Probleme gesehen wird. Wir können uns doch historisch anschauen, welche Folgen das hat. Also es war doch über Jahrzehnte so, dass bestimmte Staaten hingegangen sind, ihre Geldmenge aus politischen Gründen mit der Zentralbank, die ihren politischen Instituten untergeordnet war, erhöht haben und damit ihre Geldmenge inflationiert haben. Genau das Gleiche würde bei uns wieder passieren. Das ist ja nicht so, als wenn sich da grundlegende Gesetze ändern würden. Es ist, Politiker reizen das aus, was sie ausgeben können, am Maximum, ohne dafür Ärger zu bekommen. Und da würden wir einen weiteren Zufluss für Gelder geben, die im Zweifelsfall wieder an irgendwelche dubiosen Großunternehmen, die dann den Deal mit dem CDU-Ortsvorsitzenden gemacht haben, das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht auch unsere Lösung sein. Wir hatten doch in Deutschland eine recht erfolgreiche Entwicklung mit einer unabhängigen Zentralbank, die sich um die Geldwertstabilität gekümmert hat. Und wir wissen auch, dass wenn man eine ordentliche Einkommensbesteuerung hinlegt, dass man dann auch einen Sozialstaat finanzieren kann, auch wenn man das nicht über die Zentralbank finanziert. Weil ihr müsst euch immer überlegen, auch eine Inflation der Geldmenge ist eine Besteuerung. Dann nehmt ihr den Menschen Geld weg und dann müsst ihr euch überlegen, welche Form, welche Möglichkeit der Mitbestimmung hat er, wenn ihr einfach an diesem Riegel spielen könnt, ja? Und da ist halt eben dieser unglaubliche Vorteil, wenn man die Geldmengenerweiterung einer technischen Formel unterlegt, dass eben dies nicht passieren kann, dass der normale Kleinunternehmer eine Planungssicherheit für die nächsten Jahre hat, weil er weiß, die Geldmenge wird sich nur entlang des Wirtschaftswachstums erweitern. Damit kann er seine Aktionen für die nächsten Jahre auf längere Zeit planen. Das hat auch Vorteile für ein Wirtschaftssystem, wenn man das nicht einfach politischen Zwängen unterlegt. Wenn jetzt zum Beispiel eine andere Partei an die Macht kommt in ein paar Ländern. Das passiert ja in demokratischen Systemen. Und die setzen sich für die Forderung ein, wir müssen die Geldmenge erhöhen. Das ist doch nichts, womit dann der einzelne Unternehmer in einem EU-Mitgliedsland dann weiterplanen kann. Weil er muss ja dann nicht überlegen, was macht diese technische Formel im nächsten Jahr, sondern was machen die politischen Entwicklungen in Italien und Spanien. Habe ich vielleicht die Gefahr, dass auch in Frankreich jemand an die Macht kommt, der da die Geldmenge erweitern will. Das erfordert doch eine viel höhere Komplexität von einem einzelnen Unternehmer, der in diesem System tätig ist. Ihr müsst doch die Stabilität des Systems voranstellen. Das ist doch die Grundlage, worauf überhaupt Wirtschaftswachstum und Erfolg beim Wirtschaften aufbauen kann. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Wirtschaft sowieso zusammenklappen, dann gibt's auch effektivere Wege, das zu tun. Darf ich dich mal fragen, auf was du dich jetzt beziehst hier, auf welche Äußerungen, die gerade gelaufen sind? Die Unterstellung der Geldmengenerweiterung, also der Zentralbank, unter die Parlamente. Das wurde jetzt von 3 Rednern hintereinander gefordert. Ja, ich, sorry, ich hatte vorhin irgendwie das mit dem Unmute-Knopf nicht richtig. Ich würde dazu dann auch gleich was sagen. Hier ist viel Missverständnis da von dem, was in der Praxis tatsächlich abläuft. Man schau dir zum Beispiel mal die USA an. In den USA ist de facto, also zunächst mal einen Schritt zurück. Zunächst mal muss man unterscheiden sowieso zwischen Geldmenge und sonst irgendwo. Ja. Inflation wird durch 2 Dinge bestimmt, hauptsächlich. Die eine Sache ist importierte Inflation, also wenn Rohstoffe vom Preis her ansteigen, die man hauptsächlich importiert, Stichwort Öl, wenn die im Preis ansteigen, dann wirkt sich das natürlich auf die Preise im Inland auch aus. Das kommt dann im Zweifelsfall zur Inflation, an der weder die Politik, also weder die Fiskalpolitik, noch die Zentralbank etwas ändern kann. Das ist die eine Quelle. Die andere Quelle ist einfach die Nachfrage. Ja? Also wenn viel Nachfrage läuft, wenn die Auftragsbücher der Unternehmen voll sind, wenn es wenig Arbeitslosigkeit gibt, dann ist klar, dass in Preisverhandlungen der jeweilige Anbieter eine bessere Situation hat, um seine Preise zu erhöhen und dass von daher dann natürlich auch das Gesamtpreisniveau eher steigt. So. Das ist die Nachfragegeschichte. Jetzt sind wir in einer Situation, wo einige sagen, naja, wir haben diese komischen Reaktionen hier am Finanzmarkt. Ja, also was hier PR02 und andere ja propagieren, ist diese Vorstellung, dass es der Finanzmarkt besser weiß als die Politik. Dass in einer Situation, in der Inflation droht, der Finanzmarkt sagt, nein, wir finanzieren nicht mehr. Aber de facto ist das ja gar nicht, was man beobachtet. In der Zeit, wo es gut geht, wo die Nachfrage angeheizt wird und Inflation schneller wird, da ist auch der Finanzmarkt natürlich happy. Und umgekehrt in der Zeit jetzt in der Euro-Krise, wo also Inflation wirklich das allerletzte Problem ist, mit dem irgendwelche Länder zu kämpfen haben, wo also gerade in den Südstaaten das Problem eher Deflation ist, da leiht dann der Finanzsektor nichts mehr. Also der Finanzsektor verhält sich nicht so, wie man sich verhalten müsste, wenn man gegen Inflation wäre. Von daher ist politischer Einfluss schon gerechtfertigt. Dann ist jetzt die Behauptung, dass der politische Einfluss, ja, dass das missbraucht würde. Das sieht man aber in der Mehrheit eigentlich nicht. Also in den USA zum Beispiel, ja, die USA sind monetär souverän. Wir sehen die Regierung als Vereinigung sozusagen von Legislative und Exekutive, kann so viel Geld ausgeben, wie sie will. Aber sie macht das nicht. Warum macht sie das nicht? Weil die Menschen Politiker wählen, die sich dagegen wehren. Das sieht man in der Debt-Ceiling-Debatte in den USA. Das sieht man übrigens auch hier in Deutschland. Ja, ich meine, hier in Deutschland wurde die Schuldenbremse eingefügt in die Verfassung. Das muss man sich mal klar machen. Es gab eine Zweidrittelmehrheit dafür, Ausgaben nicht zu missbrauchen. Also von daher ist dieses Misstrauen gegenüber der Demokratie, das hier von einigen Leuten so ankommt, für mich vollkommen unverständlich. Es gibt keine Schuldenbremse. Es gibt eine Defizitgrenze. Ja, technische Details, aber die Stoßrichtung ist vollkommen klar. Jetzt mal wieder, ich würde gerne noch eine Sache sagen zu einem anderen Thema, und zwar Rentenversicherung. Ich bin auch pro umlagenbasierte Rentenversicherung. Ich würde aber im Gegensatz zu Piratus nicht davon sprechen, dass wir hier gerade Schuldenverschleppung haben, denn letztendlich sind Staatsschulden einfach nur das Gegenpol zu privaten Geldvermögensaufbau. Und daher ist es durchaus gerechtfertigt, das in eine stabile Reform einfach zu überführen. Und was das Investitionsklima angeht, ja, da muss man für Nachfrage sorgen. Das ist vollkommen klar, empirisch zeigt alles in diese Richtung. Das ist natürlich politisch ganz schwierig durchzusetzen. Das sieht man ja auch hier in dem Channel hier. Damit bin ich fertig. Dankeschön. Thomas. Danke. Ich wollte nur kurz auf das mit der Rente im Umlageverfahren zwei Sätze dazu sagen. Wenn wir in die demagogischen Entwicklungen für die Bevölkerungsentwicklung und die Altersstruktur reingucken, wird das uns genauso wenig retten, um die Renten zu sichern, wie die Verlagerung der Renten in Riester und Staatsanleihen. Das ist einfach bereits jetzt schon eine erkennbare Sackgasse. Danke. Arne? Ja, ich möchte auch mal mit den Renten anfangen. Ich glaube nicht, dass das Heil in der einen oder anderen Richtung liegen kann, sprich entweder umlagenbasiert oder privat. Der Grund ist, die umlagenbasierte System hat es nach meiner Erkenntnis nicht geschafft, dass sie den Ausgleich in der Bevölkerungsentwicklung tatsächlich fertig bringt. Es ist eher so, dass es ungerecht ist, dass praktisch die Jahrgänge, wo viel Junge wenig Alten entgegenstanden, dass die im Grunde genommen verhältnismäßig wenig bezahlt hatten und entsprechend umgekehrt. Ich glaube, man kann ein Sockel sollte man und kann man sehr gut umlagefinanziert lösen. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man individuellen Bedürfnissen Rechnung trägt. Der eine hat ein bisschen ein höheres Bedürfnis, auch andere Rahmenbedingungen als ein anderer. Und was die Versicherungen anbelangt, es ist ja schlicht und einfach eine Frage eines Gesetzes, das vorschreibt, wie Versicherungen in ihrem sogenannten Deckungsstock, welche Gelder die haben dürfen. Das wäre der Punkt zu den Renten. Ich möchte nochmal zu PR02 kommen, wenn die Staatsverschuldung. Gerade die jetzige Situation, die haben die privaten Banken verursacht. Das Problem, das wir heute haben, hat seine Ursache in 2001, als Goldman und Sachs den Griechen geholfen hat, ihre Verschuldung zu vertuschen. Und es gibt schlicht und einfach keine Bank, die sagen würde, stopp, wir wollen euch kein Geld mehr geben, sondern die ziehen einfach die Zinsen entsprechend hoch, beziehungsweise das Schema, das sich hier abspielt, ist auch ähnlich wie in der sogenannten Subprime Mortgages. Das heißt, es werden Leute mit billigen Krediten angefüttert. dann kommt praktisch die Zinserhöhung und dann kippt das Ganze um. Ich habe in dieser Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand einen anderen Ansatz gewählt, der aus drei Elementen besteht. Und zwar, dass man sagt, gute Schulden, das sind solche Schulden, die langfristig praktisch dazu führen, dass man gar keine Schulden mehr hat, weil die Leistungsebene verbessert wird. Gute Schulden kann man machen, so viel man will, sollte man machen, so viel man will. Und die werden von der Zentralbank finanziert. Das hat den Vorteil, die Zinsen kommen wieder in einer anderen Verteilung, aber sie kommen an die Staaten zurück. Der zweite Ansatz, interne Verschuldung, das heißt, ein Körperschaft des öffentlichen Rechts kann der anderen Körperschaft öffentlichen Rechts was geben. Das heißt, hier wird die Nettoverschuldung nicht erhöht. Und das dritte Element, das mir wichtig erscheint, ist, dass man so eine Art Bürgerfinanzierung macht. Das heißt, dass wenn beispielsweise Hamburg, die möchten eine Oper oder die möchten irgendwas, das nicht in die Kategorie 1 oder 2 fällt, dann muss es unter den Hamburger Bürgern das Geld aufgetrieben werden. Das heißt, die müssen dann die Staatspapiere kaufen, dann wird es auch dort diskutiert, dann wird auch über den Sinn und Zweck geredet, über solche Projekte, was meines Erachtens wichtig wäre. Und damit das nicht ausgehebelt werden kann, sollte die Zinshöhe plus wie viel man pro Kopf kaufen darf, sollte dann ein Parameter der Zentralbank sein. Das wär's. Danke, Patrick. Ja, ich kann mich jetzt relativ kurz halten, weil vieles von dem, was ich sagen wollte, schon gesagt worden ist. Also, dass die Banken, der Markt, wie auch immer, eine Staatsschuldenkrise oder irgendwas verhindern würde, ist, glaube ich, erwiesenermaßen nicht der Fall. Es ist eben de facto so, wie Arne sagt, Banken verdienen Geld damit, dass sie Geld verleihen und nicht damit, dass sie Geld nicht verleihen. Im Zweifelfall verleihen sie zu höheren Zinsen, was ihnen auch ganz genehm ist. Das heißt, die ursprüngliche Idee, die vielleicht bei gutem Willen dahinter stand, dass man gesagt hat, die EZB darf Staaten nur über den Sekundärmarkt indirekt finanzieren, war, dass man dachte, dass die Märkte die Staaten schon irgendwie disziplinieren würden über den Markt- und Preismechanismus. Man muss einfach mal anerkennen, dass das nicht der Fall ist. Punkt. Ist so. Ist nicht der Fall, war nie der Fall, wird nie der Fall sein. So, und es ist de facto so, dass eine demokratische Kontrolle des Geldes notwendig ist, denn letztendlich, was ist daran besser, wenn irgendwelche Leute okkulte Entscheidungen treffen, warum sie irgendwie einem Geld geben, dem anderen nicht, mal mehr, mal weniger. Und man kann quasi in kindlichem Vertrauen einfach denken, die werden das schon viel besser machen als irgendwelche Leute, die das transparent und demokratisch legitimiert machen. Das ist ein kindlicher Glaube. Ich denke gerade in einer Währungsunion, wenn man also verschiedene Staaten hat, muss man auch sehen, dass natürlich eine Kreditvergabe an ein Land immer natürlich eine Haftung für die anderen Länder automatisch auf irgendeinem Wege bedeutet. Deshalb kann es nur so sein, dass es eine Institution geben muss, wo sich alle zusammensetzen und nur wenn sich alle mehrheitlich einig sind, jawohl, hier liegt ein Bedarf vor, dieses Land braucht Geld, dem geben wir Geld, dann kriegt er Geld. Das ist beim ESM nun über diesen komischen Gouverneursrat geregelt worden, das halte ich für keine gute Idee. Ich fände es also sinnvoller, dass man einen Rat hätte von gewählten Mitgliedern und die eben mit doppelt qualifizierter Mehrheit, sprich Mehrheit der Länder und Mehrheit der Bevölkerung eben abstimmen, ähnlich wie das im EU-Parlament auch ist. Und wenn dann eben die Mehrheit der Meinung ist, das ist eine gute Sache, das machen wir, dann wird das eben passieren. Das wirkt, glaube ich, disziplinierender als die Märkte. Zum Thema technische Formel, ja, das gibt eine Planbarkeit, aber nicht nur für den kleinen Mittelständler, sondern eben auch und insbesondere eben für die Finanzspekulanten. Das Schlimmste, was nämlich einem Marktteilnehmer passieren kann, ist, dass die anderen wissen, wie er handeln muss. Und genau so hat Soros ja seine erste Milliarde gemacht. Der wusste einfach, wie die Bank of England handeln musste, per ihrer Statuten, und konnte also so lange Druck machen, bis sie irgendwann das tun musste, was sie per Regeln tun musste. Das heißt, wer glaubt, dass dadurch das Geldsystem stabiler wird, dass sich die Zentralbank an bestimmten Regeln halten muss, der sollte sich vielleicht mit diesem Fall mal beschäftigen, um zu sehen, wie sowas ganz schnell von den Märkten missbraucht werden kann. Zu Arne wollte ich noch sagen, Thema gute Schulden, schlechte Schulden finde ich prinzipiell eine gute Idee. Es gibt Investitionen, die lohnen sich, auch volkswirtschaftlich gemacht zu werden. Dafür sollte Geld zur Verfügung gestellt werden und nicht künstlich verknappt werden. Das Problem ist nur, wer entscheidet darüber? Das geht mir ein bisschen bisschen zu sehr in Richtung Planwirtschaft. Letztendlich entscheidet dann der Geldgeber, wer auch immer das wird, sagen wir im Moment ist es eine Zentralbank, der entscheidet dann darüber, das sind gute Schulden, da gebe ich Geld, oder das sind schlechte Schulden, dafür gibt es kein Geld. Und das, glaube ich, da müsste man sich noch etwas sehr, sehr Cleveres überlegen, wenn man das so haben wollte. Da muss ich sagen, geht meine Tendenz doch eher wieder darum, dass diese Entscheidung eher Marktteilnehmer treffen können, die mit eigenem Risiko drinstecken. Das verlässt dann so ein bisschen die volkswirtschaftliche Perspektive, aber oftmals gibt es ja doch auch Schnittmengen. Das war's. Stimmbürger. Mein zweiter Vorschlag wäre die Rücknahme der Finanzmarktderegulierung von Rot-Grün von 2001 bis 2003 als konkreter Vorschlag. Der dritte Vorschlag wäre von mir die Kapitalertragssteuer, wo wir heute haben, von 25% auf 50% zu erhöhen, weil das ist ja wie ein Arbeitseinkommen eigentlich zu sehen. Und dann zu Arne, ich finde seinen Vorschlag relativ gut, zu PR02 würde ich jetzt einfach sagen, wer die Geschichte nicht kennt, der kann die Lösung nicht finden. Jeder kennt das Ulmer Münster. Ulmer Münster war die Grundsteinlegung 1377 mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern. Die hatten ohne Kran und ohne technische Hilfsgegenstände mit 10.000 Einwohnern in 8 Generationen das Ulmer Münster erbaut, ohne sich zu verschulden. Und warum haben sie sich nicht verschuldet? Weil die Stadt Ulm das Münzrecht hatte. Und so ist es bei anderen Münster auch gewesen. Wenn ein Staat, eine Stadt oder eine Kommune ein eigenes gesetzliches Zahlungsmittel hat, muss es sich nicht verschulden, so wie der König in Württemberg, in der damals diesen Kopfbahnhof gebaut hatte. Er hat es bei seiner eigenen Bank gemacht. Ich poste jetzt dann 3 Links rein. Das ist Jakob Fugger der Reiche und Jakob Fugger der Ältere. Kann sich dann jeder nachlesen, wie das ganze Ding war und diese Zeitabläufe. Warum der Jakob Fugger so reich wurde, weil er ein eigenes Geld, ein Privatgeld reingebracht hat in die Marktwirtschaft, also das Staatsgeld rausgenommen hat und Banknoten, Privatmünzen sozusagen eingeführt hat. Und Arne geht jetzt mit seinem Vorschlag genau wieder zurück zur Staatsnote. Und PR02 verwechselt eine Banknote mit einer Staatsnote. Danke. Human Academy, Human Economy. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.